Sie hören das Langenmüller Audiobook Halleluja von Joachim Fernau. Gesprochen von Dieter Mann. Als wir, meine Frau und ich, 1945 in einem kleinen Mansardenzimmer lebten, dessen Wände 2 Monate im Jahr mit einer Eiskruste überzogen waren, überbrachte uns freundlicherweise ein alliierter Soldat einen Brief aus Amerika, Antwort einer alten Freundin. Der Brief bestand nur aus einer Zeile, sie lautete: Ich verabscheue alle Deutschen. Jahre später zeigte ich diesen Brief meinem alten Verleger Walter Kahnert und fragte ihn, ob ich den Spieß auch umdrehen dürfte. Er sah mich ernst an und sagte: Nein, die Amerikaner sind im Grunde ihres Herzens gute Menschen. Sie haben uns, als wir hungerten, Care-Pakete geschickt. Vergessen Sie das niemals. In Rom fragte ich einmal eine freundliche Anarchistin, warum sie sich Abend für Abend die Ohren mit der Musik der Amerikaner volldudele und ein Hemd mit der Aufschrift Wrigley trage. Sie antwortete: Der Amerikanismus ist des Teufels, aber das amerikanische Volk ist gut. Unmittelbar nach Kriegsende, das Beispiel gehört also eigentlich an den Anfang, lebte ich in Süddeutschland, unangemeldet und inkognito. Eines Tages erhielt ich ein Schreiben unter meinem vollen Namen vom amerikanischen CIC. Man forderte mich auf, 2 Tage später in der Dienststelle zu erscheinen. Unterschrieben war der Brief von einem Leutnant. Wohlgemerkt, es kam kein Jeep, der mich einfach abholte. Man gab mir 2 Tage Zeit zu erscheinen, das heißt 2 Tage Zeit zu verschwinden. Ich begriff es sofort. Bis auf den heutigen Tag zerbreche ich mir den Kopf, warum dieser Leutnant das tat. Es gibt nur eine Erklärung. Dieser Amerikaner war ein guter Mensch. Wieder also. Sind die Amerikaner gut? Ich muss es glauben. Es ist angenehm, so etwas im Voraus zu wissen. Und mit solcher Gewissheit wollen wir nun mit der Geschichte dieses guten Volkes beginnen. Dass Amerika nach Amerigo Vespucci heißt, weiß jedermann. Wer aber, so fragt man sich, hat dem unschuldigen Erdteil diesen Namen angehängt? Denn Vespucci hatte weder die neue Welt entdeckt, noch Nordamerika jemals gesehen. Er war überhaupt ein rechtes Lügenmaul, aber von der Namensgebung hat er keine Ahnung gehabt. Wer also ist der Schuldige? Nun, wer wird es wohl sein? Wir haben allen Grund, uns an die Brust zu schlagen, denn es war ein Deutscher. Im Jahre 1507 brachte der Geograf Waldseemüller die erste Karte von der neuen Welt heraus und erkühnte sich, dem Kontinent auch gleich einen Namen zu geben. Vom Norden sprach man wenig, der Süden war weit besser bekannt und die Weisheit hatte man aus den Schriften des Herrn Vespucci. So kam Waldseemüller zu dem Geniestreich, nach dem dubiosen Florentiner einen ganzen Erdteil zu benennen. Den Namen haben wir also. Und wenn wir ihn fortan im Munde führen, so wollen wir uns einigen, an Nordamerika, besser noch nur an die USA zu denken. Dass es die Vereinigten Staaten von Amerika gibt, verdanken wir, abgesehen vom 3. biblischen Schöpfungstag natürlich, vor allem den Briten. Hätten sie nicht die Idee gehabt, die Indianer auszurotten, so würde Nordamerika ein ganz anderes Schicksal erfahren haben. Es hätte das Schicksal Afrikas gehabt. Das heißt, es wäre jetzt so weit, dass die Weißen das Land räumten und 20 oder 30 Indianerstaaten ihre Befreiung vom Joch der Kolonialherren feierten. Die neuen Staatspräsidenten würden statt Lumumba und Mobutu wiehernder Mustang und listige Schlange heißen und ihre First Ladies heller Morgen und fleißige Finger. Und in Bonn wäre für sie, wenn sie ihr Entwicklungsgeld abholten, eine Ehrenkompanie angetreten. Haben wir uns das eigentlich schon mal klar gemacht? Die Briten und Franzosen, auch ein wenig die Spanier, vor allem aber, wie gesagt, die Briten mit ihrer Weitsicht bewahrten uns davor. Es kam anders. Dass es anders als mit Afrika kam, dafür sehe ich weit und breit nur einen einzigen Grund, so banal er auch klingen mag. Nordamerika hatte im Gegensatz zu Afrika keine Malaria und keine Tsetsefliegen. Diese Erkenntnis ist profund, denn in Afrika hat es den Briten keineswegs an gutem Willen zur Vernichtung gefehlt. Sie sind lediglich an den beiden offenbar von Gott gewollten außerparlamentarischen Oppositionen gescheitert. Nun darf man aber nicht glauben, die Ausrottung der Indianer sei auch ohne diese beiden Plagen kein sehr schwieriges Stück Arbeit gewesen. Im Gegenteil. Vor allem anfangs kam so manches dazwischen. In erster Linie die Friedlichkeit der Indianer. Als Kolumbus 1492 die neue Welt entdeckte, kamen ihm und später den ersten Siedlern die Eingeborenen freundlich entgegen. Sie waren mehr neugierig als ängstlich. Dass sie die Fremden für weiße Götter gehalten haben, ist wenig wahrscheinlich. Denn sie sahen sie hinter dem Busch ihre Notdurft verrichten, was Manitou gewiss nicht nötig hatte. Sie sahen sie von Zahnschmerzen geplagt und sie sahen, dass sie Hunger hatten. Lauter sehr menschliche Dinge, die sie gut kannten. Ich betone nicht ohne Grund den Hunger. Er brachte den ersten Stein ins Rollen. Die frühesten Siedlungen bestanden aus wenigen Dutzend Spaniern. Es waren kühne Männer. Wenn ihr Schiff ohne sie wieder heimsegelte, werden sie das Gefühl gehabt haben, auf dem Mond abgesetzt worden zu sein. Da standen sie nun, ein Häufchen Verlorener, neben sich Tonnen und Ballen mit Lebensmitteln, Decken, Zelten, Äxten, Sägen, Flinten, Pulverhörnern, Schnapskrügen und Rosenkränzen. Es war Sommer. Die Erde, auf der sie standen, das spätere Florida, brütete, die Luft war feucht, landeinwärts lagen weite Sümpfe. In den ersten einsamen Nächten lernten sie das Gruseln. Doch nicht lange, denn sie bekamen Gesellschaft, Indianer tauchten auf. Es waren gedrungene, kräftige Gestalten im Lendenschurz, eine bunte Decke über die Schulter geschlagen, Federbüsche im blau-schwarzen Haar, bartlose, knochige Gesichter, ihre lehmfarbene Haut rot angestrichen. Sie sahen aus wie Rothäute. Sie besuchten das Lager ohne Scheu, brachten den Weißen Früchte und Maismehl, schenkten ihnen ein Kanu, rauchten ihnen ein Pfeifchen vor und zeigten ihnen die Kräuter gegen das Sumpffieber. Es vergingen Monate. Bald trugen auch die Weißen nur noch wenig mehr als einen Lendenschurz. Abgefahren waren sie in spanischer Mode. Angekommen waren sie schon weniger schön. Und jetzt sahen sie aus, wie man aussieht, wenn man Tag aus, Tag ein rodet, gräbt, hackt, sägt. Es waren recht abgerissene Gestalten, die alle Augenblicke an den Strand liefen, um den Horizont nach einem Segel abzusuchen. Sie brauchten neue Kleidung, Geräte, Pulver, Kugeln, Nahrungsmittel. Die nächsten Schiffe brachten es. Aber zugleich brachten sie neue Siedler. Die Misere verdoppelte sich. Jetzt verdoppelte sich auch die Zahl der Hände. Aber die Jahreszeiten, Ernte und Saat, beeilten sich um keinen Deut. Jedes Schiff schüttete neue Menschen ans Ufer, Gott mochte wissen, warum eigentlich. Sie hatten zu Hause keine größere Not gelitten. Der König brauchte kein Land. Es gab nichts zu holen. Nordamerika war hart. Was wollten sie nur? Die Frage hat sich damals niemand gestellt. Und wir stellen sie für uns heute ja auch nicht, wenn wir zum Mond fahren. Warum fliegen wir auf den Mond? Wir reden von Erkenntnissen und Fortschritt. Während wir im gleichen Atemzug die für das Leben der Menschheit tödlichste Sünde, die totale Vergiftung der Erde, gelassen auf uns nehmen. Wir reden von Wissenschaft, von Eroberung des Weltalls, von kühnem Forschergeist, der uns befreien wird. Wovon? Die einzig richtige Antwort ist die von Schopenhauer. Der Mensch ist vollkommen verstrickt in seinen Willen. So ist es. Der spanische König wollte also. Die Admirale wollten, die Priester wollten, die Schnapsbrenner wollten, die Matrosen wollten. Es begann ein regelrechter Pendelverkehr. Die Schiffe waren unförmige Kästen, hilflos in jedem Sturm, Zweimaster, mit weit ausladenden Rahen und ungeschlachten Segeln, das Heck wie ein vierstöckiges Wohnhaus mit Fenstern und Gardinen hoch aufgetürmt. Karavellen von 100 oder 150 Tonnen, Monstren, wie sie kein vernünftiges seefahrendes Volk im Altertum sich hätte einfallen lassen. Während dies im Süden geschah, knabberten zwei andere Nationen den Kontinent im Norden an. Im höchsten Norden in Labrador, um den St. Lorenz-Strom, die Franzosen und an der mittleren Küste die Engländer. Jeder hätte es dem anderen gern vermasselt, aber es ging nicht, die Entfernungen waren zu groß. England verschob dieses Vorhaben auf später. Die Verhältnisse im Norden glichen denen im Süden überhaupt nicht. Die warme Jahreszeit war kurz, der Winter lang und streng. Der Schnee lag dann Meter hoch und die Stürme waren eisig. Es gab keinen Ackerbau. Die Indianer im Norden waren Jäger, unruhige Geister, Waldläufer. Sie schienen auch kriegerischer. An Lebensmittelunterstützung war nicht zu denken. Diese Indianer lebten von der Jagd in riesigen Wäldern und die Weißen also auch. Sie hatten es einfacher als die Wilden. Sie knallten mit ihren Musketen in der Gegend herum, während die Rothäute sich nach einem Hirschen die Lunge aus dem Leibe rennen mussten. Indes, nach Art des Perpetuum mobile, karrten die Schiffe immer neue Menschen heran. In dieser Zeit, im 16. Jahrhundert, trat eine verhängnisvolle Wende ein. Die Indianer, denen man Schritt für Schritt in der Umgebung der Siedlungen die Jagdgründe kahl zu schießen begann, lernten die Weißen hassen. Das besiegelte später ihren Untergang, während sie sich sonst sehr leicht als Schuhputz oder Liftboys in unsere Zeit hinübergerettet haben würden. Aber nein, anstatt die verloren gegangenen Gebiete liberal sausen zu lassen, anstatt realistisch zu denken und zu entspannen, taten sie das, was den Mächtigen der Welt gegenüber tödlich ist. Sie glaubten an ihr Recht. Stellen Sie sich das mal vor. Alle drei, Spanien ebenso wie England und Frankreich, waren schuld an dieser Wende. Dass der weiße Mann nicht nur zu einem kurzen Besuch gekommen war, sollten sie alsbald merken. Denn in den Jahren 1539-40 unternahmen im Süden die Spanier zwei Expeditionen ins Innere des Landes. Die eine hatte überhaupt kein Ziel, die andere ein kindisches. Die eine dauerte 4 Jahre und endete an einem Hindernis, das man aus völliger Erschöpfung nicht mehr überwinden konnte. Es war der Mississippi. Die andere Expedition brach von Mexiko auf und drang jenseits des Mississippi nach Norden vor. Dem Zug voran ritt Herr Coronado in goldblitzender Rüstung. Das Gold war den Azteken gestohlen. Seine Briefe sind uns erhalten und offenbaren einen tüchtigen General mit Gehirnerweichung. Er wollte die 7 goldenen Städte der Indianer entdecken. Die Städte gab es nur in der Fantasie eines roten Witzboldes. Aber die Spanier, beraten von frommen Padres, waren gläubig. Und Gott hatte ihnen in Mexiko und Peru schon 2-mal geholfen. Auch Herrn Coronados Weg war von verwüsteten Feldern, toten Indianern, Frauen und Kindern gesäumt. Nicht alle Toten hatten Widerstand geleistet. Coronado war oft ganz einfach zornig gewesen. Die Don Quixoterie endete in Kansas. Irgendwo musste er ja umkehren. Die Indianer des Südens waren geheilt. Weiter nördlich liefen die Dinge anders. Delikater. Denn hier handelte es sich um ein so versiertes Volk wie die Briten. Ein Gentleman tötet nur, wenn es nicht anders geht. Und hier ging es anders. Die Interessensphären Frankreichs und Englands stießen hart aneinander. Im englischen Küstenstrich, etwa hinauf bis nach Boston, lebten die Irokesen. Im Territorium der Franzosen, um den Lorenzstrom, die Huronen. Verwandte Indianerstämme, traditionell in Eifersüchteleien und Streitigkeiten verwickelt. Es bedurfte nur einer geringfügigen Ermunterung der Irokesen, die sehr gefürchtet waren, um sich über die Huronen herzumachen. Sie machten sich her. Die Wuschelköpfe, französisch Les Sûr, baten die Franzosen um Hilfe. Der Gouverneur, bereit den Engländern einen Warnschuss vor den Bug zu setzen, sagte zu und zog blank. Die Irokesen wurden böse geschlagen. Das freute England. Es argumentierte genauso richtig wie im Berlin der 20er Jahre. Einmal ein Gewerkschaftsführer bekannte, jeder verlorene Streik ist ein Sieg, denn er heizt den Hass an. Damit war der permanente Krieg zwischen den notgedrungen englandfreundlichen Irokesen und den notgedrungen frankreichfreundlichen Huronen geboren. eine diplomatische Glanzleistung, die alle Erwartungen erfüllte. Die Verluste der Weißen waren zum Glück minimal. Britisches Blut ist tapfer, wir wissen es. Aber es ist auch sehr wertvoll. Was nun das damalige Französische betrifft, so war es weniger wertvoll. Die Mehrzahl der Männer waren nämlich Verbrecher. Graf Robert Wahl hatte sie zu Hunderten in den Pariser Gefängnissen und Kerkern zusammengekehrt, nach Amerika verfrachtet und dort losgelassen. Immerhin als Weiße standen sie denn doch noch hoch über den Wilden. Der blutige Urwaldkrieg wurde nun ein Dauerzustand. Er entfachte bei den Rothäuten Mordinstinkte, die sie vorher nicht gekannt hatten. Pioniere, die später ins Innere des Landes vordrangen, bestätigen, dass die Indianer, die noch nicht mit Weißen in Berührung gekommen waren, sich weder tückisch noch grausam zeigten. Sie kannten auch das Skalpieren nicht. Gelernt haben sie es von den englischen Calvinisten, die den Irokesen eine Prämie für jeden getöteten Feind aussetzten, wofür der Skalp als Beweis dienen sollte. Etwa so, wie manche Dorfschulzen früher einen Groschen für jede erschlagene Kreuzotter zahlten. Es waren nicht alles Kreuzottern, Skalpe, die die Irokesen brachten. Die Briten machten keinen Unterschied, ob Mann oder Frau oder Kind. Dadurch erreichten die frommen Puritaner auch eine Art Buchführung über die Verluste des Feindes. Das war das Neuartige daran. Elende Zeiten, elende Schinderei, im Norden wie im Süden. Jedoch als es zum ersten Mal gelang, ein Pferd, eine Muttersau und einen Sack Weizen über den Ozean zu bringen, machte das Leben für die Siedler einen gewaltigen Sprung. Es war nicht einfach gewesen, jedenfalls schwieriger, als das Hündchen Laika in den Weltraum zu schießen. Viele Versuche scheiterten, die Schiffe gingen unter. Stürme schüttelten sie wochenlang so durch, dass die Pferde getötet, die Schweine und Schafe notgeschlachtet werden mussten. Das Getreide wurde muffig und verdarb. Wann die erste Fracht glücklich landete, ist unbekannt, zumindest mir. Aber aufregend genug muss es gewesen sein. Alles, was diese Arche Noah brachte, war in Amerika unbekannt. Die Indianer hatten noch nie ein Pferd gesehen, noch nie einen Esel, nie ein Schwein oder Schaf. Sie kannten auch Weizen, Roggen und Hafer nicht. Für die Siedler bedeutete das alles einen so großen Umschwung, als wäre die Heimat zu ihnen gekommen. Auch Frauen kamen an, jener Teil der Menschheit, der zur Komplettierung der Männer so unerlässlich und überdies auch vergnüglich ist. Man hatte sie begreiflicherweise schmerzlich entbehrt. Fast war nun alles wie zu Hause. Die vielen Menschen im Süden warfen nun aber ein ernstes Problem auf. Man kann, nehmen wir einmal als Grundlage ein Feld oder ein Gemüsegarten, ein Stück bewirtschaftetes Land ohne große Schwierigkeiten auf das Zehnfache vergrößern. Wenn man aber, um 1000 Menschen zu ernähren, das Feld auf das Tausendfache ausweiten soll, so muss man in den Urwald oder in den Sumpf oder in die Prärie vorstoßen. Das ist der wunde Punkt. Die Multiplikation hatte ihre Grenzen. Irgendwo an einer Ecke steht dann auch ein Indianer, der Halt sagt. Auch bleiben jetzt zu viele Hände müßig. Die Kinder, die Frauen, die Soldaten, die Priester. So ist das eben leider bei einer feudalistischen Gesellschaftsordnung. Jedermann arbeitet, mit Ausnahme der Privilegierten. Damals kannte man das kommunistische Prinzip noch nicht. Jedermann arbeitet, mit Ausnahme der Privilegierten. In diesem Dilemma fand ein Spanier um die Mitte des 16. Jahrhunderts einen genialen Ausweg. Der Mann hieß Las Casas und ist in die Geschichte als ein wahrer Nothelfer eingegangen. Zunächst war er Jurist, was ihn qualifizierte, Recht und Unrecht zu erkennen. Dann trat er, seine hohe Berufung ahnend, in den Dominikanerorden ein, dem bekanntlich die Tötung der irrgläubigen und verhexten Menschen oblag. Er brachte es bis zum Bischof, was ihn qualifizierte, nun auch genau zu wissen, was Gott gefällig war und was nicht. Dass es ihn in die neue Welt zog, lag ihm im Blut. Schon sein Vater, seines Zeichens Händler, hatte Kolumbus begleitet, ohne umzukommen. Dieser vielseitige Las Casas ging zunächst nach Kuba, was damals noch identisch mit Amerika war. Dort sah er das gleiche Dilemma, das auf dem Festland herrschte, nicht ganz so schlimm, denn auf Kuba war es schon gelungen, die Eingeborenen zur Zwangsarbeit zu pressen. Das tat Las Casas in der Seele weh. »Lasst«, rief er und schrieb er, »die Indianer in Ruhe. Sie haben eine rote Haut, aber eine weiße Weste. Und dieselbe Menschenwürde wie alle Ebenbilder Gottes.« Und hier nun kam ihm jener rettende Gedanke, der ihn unsterblich machte. Er erinnerte sich, auf welche Weise er schon 10 Jahre zuvor auf seiner heimatlichen Farm das Arbeiterproblem gelöst hatte, nämlich mit Negersklaven, und er beschloss, auch das amerikanische Dilemma so zu lösen, und zwar im großen Stil. Der Papst gab seinen Segen und freute sich herzlich über die befreiten Indianer. Auch die spanische Regierung war sehr einverstanden, denn ihrem gesunden Instinkt entging nicht, welche Möglichkeiten für das Aufblühen von Handel und Wandel darin steckten. Es klappte auch anfangs vorzüglich. An der Elfenbeinküste hatte man bereits Erfahrung. Man überfiel die Negerdörfer, brannte sie nieder, tötete das unnütze Gerümpel an Kindern, alten Weibern und Greisen, nahm den gesunden Rest, stopfte ihn in den Bauch der wartenden Schiffe zwischen Tonnen, Kisten und Vieh und segelte ab nach Amerika. Es brachte ganz schöne Preise. Was dem Scharfsinn Spaniens allerdings entging, war, dass es über kurz oder lang mit England zusammenrumpeln musste, das in puncto christlicher Seefahrt noch nie Spaß verstanden hat. England, von Grund aus eine friedliche Nation, die nicht zufällig das Fairplay erfunden hat, erwartete im Handel und Wandel nicht brutal beiseite gestoßen zu werden. Die Königin der Meere war Spanien schon lange nicht mehr, seit Howard und Drake die spanische Armada vernichtet hatten. Törichterweise beteiligte sich Spanien dann auch noch an dem 30-jährigen Gemetzel um Deutschland, während England schon weit über Europa hinaus dachte. Die Dinge standen für die Briten also bestens. Das Ende des Zweikampfs um die christliche Seefahrt war abzusehen. Der Friede wurde unvermeidbar. Er nannte sich Friede von Utrecht. Spanien gestand England das absolute Primat im Sklavenhandel zu. James Thomson, Theologe und Dichter, verfasste, Gott dankend, Englands seitdem berühmtestes Nationallied »Rule Britannia, rule the waves«. Beherrsche die Meere, Britannien. Inzwischen war man ins 18. Jahrhundert umgestiegen. Man war wohlgemut, wie selten umgestiegen. Die Luft roch, meinten viele, nach Neuzeit. Nun ist zwar immer Neuzeit eigentlich jeden Morgen, auf alle Fälle aber, wenn die nächste Generation es sich einbildet. Aber diesmal kam tatsächlich aus Europa ein Signal, und ein einzelner Mann hat es gegeben. Der Engländer John Locke. Er verkündete die Aufklärung. Ein herrliches Wort. Es wurde alsbald von jedermann verstanden, nachdem man es auf die gefällige Formel vereinfacht hatte, dass der gesunde Menschenverstand jedes Menschen das Beste und Vertrauenswürdigste sei, was Gott fabriziert hatte. Locke hatte gemeint, man müsse auf die kritische Erkenntnis jedes Menschen bauen und den Staat der Volkssouveränität unterstellen, vor allem aber müsse die Freiheit des Individuums verkündet und verwirklicht werden. Wir heute, die wir seit einiger Zeit in der Verwirklichung dieser Thesen leben und uns zu bekreuzigen beginnen, können uns schwer vorstellen, wie, unter Gebildeten, diese Fanfare wirkte. Ich sagte, unter Gebildeten. Damit hat es sich auch. Die Staatsmänner des alten Europa wurstelten politisch weiter wie bisher. Hingegen konnte man ausgerechnet dort, wo man es am wenigsten erwartet hätte, tatsächlich Ansätze einer stark veränderten Geisteshaltung erkennen, bei den englischen Kolonisten in Amerika. Das Pionierleben war dafür günstig. Es öffnete die Augen für Persönlichkeiten, die in Nordengland verkümmerten. Und für Individualisten, die in England eingeebnet wurden, für die Schärfung der Sinne auf der untersten Ebene des Überlebens und es öffnete die Augen dafür, wie wenig ewig sittliche Wahrheiten hier in der Wildnis galten. Der geistige Nährboden für dieses Selbstvertrauen war schon vorbereitet durch die berühmten Pilgrimsväter. Jene Schiffsladung Menschen, die vor Generationen aus England gekommen waren, das drei Kreuze hinter ihnen machte. Ihr arrogantes Auserwähltenbewusstsein und ihr puritanischer Glaubenseifer müssen unerträglich gewesen sein. Kaum in Amerika gelandet und mit Halleluja in die Knie gesunken, infizierten sie die ganze Luft mit ihrer verheuchelten Rechtschaffenheit und der Überzeugung, Gott zahle mit Erfolg und klingender Münze aus. Sie wirkten wie die Hefe in einem Teig, er gärt. Rätselhaft, wie die Pilgrimsväter es fertiggebracht haben, für sich und ihre Abkömmlinge einen nicht totzukriegenden Ruhm zu schaffen. Damals müssen sie eine wahre Pest gewesen sein. Zählen Sie alle diese Dinge zusammen, so haben Sie als Summe das, worüber man sich heute so oft den Kopf zerbricht: die Wurzeln des Amerikanismus. Man fing auch schon an, sich Amerikaner zu nennen. Nicht, weil England weit weg war, auch nicht etwa deshalb, weil man in reichem Maße in Verwaltung und Rechtsprechung Selbstständigkeit vom Mutterland erhalten hatte, nein, sondern weil man sehr instinktsicher fühlte, dass man ein anderer Menschenschlag zu werden begann. Äußerlich hatten sich in der ganzen Welt die Menschen sehr verändert. Keine Kürbishosen, keine Erbsenschotenwamse mehr, nicht einmal mehr Allongeperücke. Nein, man ging jetzt in Halbschuhen, hellen Strümpfen, enger Kniehose, Weste, langem, farbigem Jackett. Man trug einen Zopf im Rücken und darauf einen Dreispitz, ein Bild, das uns zeitlich schon vertraut anmutet und das man sich leicht vorstellen kann. So ging der junge, alte Fritz, in dessen Zeit wir nun stehen. So sahen nun auch die Siedler in Amerika aus, von der Hudson Bay bis Florida. Sofern man Militär war, ging man in Schaftstiefeln statt Halbschuhen, den Frack in vorgeschriebener Farbe, die Briten in Rot, die Franzosen in Blau. Wie die Menschen hatten sich auch die einst bescheidenen Siedlungen gewandelt. Ein ganzes Jahrhundert war vergangen, auch wenn die Jahre dort drüben zäher zu verstreichen schienen als im vulkanischen Europa. Boston zum Beispiel, der kräftigste britische Säugling, war nun schon so eine Art Husum oder winziges Danzig. An Kolumbus denkt niemand mehr, die ganz Alten erzählen vielleicht noch abends am Kamin: Früher, mein Junge, standen hier nur niedrige Holzhäuser und oft konnte man, wenn der Wind von Norden kam, das Gewehrfeuer der Franzosen hören, mitunter sogar das Kriegsgeschrei der Indianer. Es war nicht, wie ihr wohl glaubt, schon immer so wie heute. Es waren schwere Zeiten, my boy, damn it, schwer. Sie sind immer noch sehr schwer draußen. Hier in Boston ist Etappe. Man treibt Handel, arbeitet in Kontoren, schmiedet, zimmert, schneidert, kutschiert, gießt Kugeln, macht Flinten, gräbt Gärten um, pflügt Felder in der Peripherie. Die Hauptarbeit verrichten weiße Sklaven. Männer, die sich in den Londoner Elendsvierteln für ein Handgeld von 10 englischen Pfund als Leibeigene auf Zeit verkauften. Vielleicht ist der Hausknecht ein weißer Sklave oder der Kutscher der Diligence. In 5 Jahren wird er frei sein, frei und ohne den Makel des Paria. God's own country. Es lässt sich nicht beweisen, aber ich bin sicher, dass die Engländer drüben alle schon die Ahnung hatten, die neue Welt werde einmal eine Macht werden. Dabei hatten die Amerikaner noch nicht den blassesten Schimmer, auf welchem Riesenkontinent sie saßen. Wenn man damals mit einem Hubschrauber die Küste von Norden bis Süden hätte abfliegen können, so würde man gesehen haben, wie schmal die Borte war, die den unendlichen grünen Teppich säumte. Um den Lorenzstrom gab es das bescheidene Quebec und das ebenso bescheidene Montreal. Hier und da einige französische Forts und Pelzjägerstationen. Wenig Leben, wenig Bewegung, wenige blaue Röcke. Sogar die Indianer waren wenige. Stunden weiter südlich, endlich Boston. Mit allem, was zu einem richtigen Städtchen gehört. Mit richtigem Hafen, mit richtigem kleinen Menschengewimmel, mit richtigem Lärm, rauchenden Schornsteinen und mit Ausfallstraßen, die sich nach Westen hin bald in der Wildnis verloren. Nach langem Flug hätte man dann die ganz akzeptable Handelsstation Neu-Amsterdam oder, wie sie jetzt ja hieß, New York gesichtet. Bald darauf Philadelphia und Baltimore, ein Dorf, wo man noch in Schaftstiefeln mit Reusen im Hafenbecken fischte, Jamestown und schließlich nach einer Pause von endlosem Nichts tief im Süden, Charleston. Was waren sie alle? Nicht mehr und nicht weniger deutlich als kleine Webfehler in dem großen grünen Teppich. Sandkörner über 2000 Kilometer gestreut. Und immer das typische Bild, Kleckse an der Küste entlang, dazwischen hunderte von Meilen ohne eine Menschenseele. Das Bild änderte sich über Florida mit einem Schlage. Man war in Spanien. Alles erinnerte daran. Weite Kulturen, wogende Felder, blühende Gärten, Herden. Unterstützt vom reichen spanischen Mexiko stießen die Plantagen, Hacienden und Viehranches schon tief in das Innere vor. Man musste bereits tagelang reiten, um an ihre Grenzen zu kommen. Und von dort war es dann nicht einmal sehr weit bis zum Mississippi. Und von da konnte man schon fast den Brüdern, die von Mexiko aus in Südkalifornien gelandet waren, die Hand reichen. Naja, eine ziemlich lange Hand müsste es sein. Die Enkel würden sie haben. Die Enkel würden auch die letzten Indianer bändigen. So oder so. Das Leben war schön. Es war auch einfach zu leben. Die Winter waren so milde wie in Boston der Frühling. Jeder Spanier ein Caballero, zumindest ein kleiner. Die Arbeit verrichteten die schwarzen, lebenslänglichen Sklaven. Die Schiffe karrten jährlich mehr als 4.000-5.000 Neger heran. Die Burschen waren ganz gut zu haben. Ein bisschen traurig vielleicht und still, aber sonst brav. Vor allem gehorsam. Sie wohnten in Reihenhütten, ganz ungestört, unter sich. Sie heirateten sogar und bekamen Kinder. Wie ja auch Vögel im Käfig heiraten und Kinder kriegen. Sie singen sogar. Was sangen die Neger, wenn sie in der Dämmerung vor den Hütten saßen und in den Himmel blickten? Unverständliche, seltsame Lieder, monoton und klagend. Die Missionare hörten das nicht gern und lehrten sie die schönen christlichen Gesänge. Es ist vorgekommen, dass manche Sklaven sich weigerten, an den guten katholischen Gott zu glauben. Aus Dummheit natürlich oder aus Bockbeinigkeit. Wenn dann einer sich in seiner Gorillagröße aufreckte und vor Wut und Hass die Zähne fletschte, dann musste man durchgreifen. Solche Leute mussten allein schon um der Ehre Gottes willen schwer, schwer bestraft werden. Auch mit dem Tode, obwohl das einen erheblichen Geldverlust bedeutete. Aber wie gesagt, dazu war man selten gezwungen. Gewöhnlich wurden die Sklaven sogar besonders eifrige Beter. So richtig christlich fröhlich allerdings nie. Es waren für alle, wie man sieht, schöne Zeiten. Im Norden härter, im Süden leicht. Aber leider, es blieb nicht so. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wir wollen nicht kleinlich sein und einen Sprung von 2 Generationen machen. Natürlich haben wir vieles unterschlagen. Übergriffe, zerstörte Siedlungen, Brandschatzungen und zu jeder Stunde des Tages und der Nacht den Todesschrei eines Indianers. Leid tut mir nur, dass ich einen Mann wie Robert de La Salle verschwiegen habe, der als Pelzhändler in Kanada begann, dann mit einer winzigen Schar, 2 Dutzend, Franzosen bei Schnee und Eis loszog, den halben Kontinent bis zum Mississippi durchquerte und in Louisiana die Fahne Frankreichs hisste. Wissen Sie, warum der Mann so einzigartig war? Weil er nicht töten konnte. Natürlich hatte er Glück, dass er im Innern des Landes auf keine Weißen stieß. Die Indianer, denen er auf dem langen Marsch begegnete, wurden alle seine Brüder. Er hatte ein Zaubermittel. Seine kleine Schar war immer nahe am Sterben. Da sind solche wilden Völker ja komisch, sie mögen das nicht. Freilich ist es nicht das schönste christliche Erbarmen, sondern wahrscheinlich einfach Trotz. Ach ja, das hätte ich beinahe fast vergessen zu erwähnen. Er wurde später von weißen Söldnern erschlagen. Nun wollen wir aber mal diesen Kauz lassen und uns in das Jahr 1756 begeben. In diesem denkwürdigen Jahr begann Friedrich der Große, Amerika zu erobern. Er wusste es nur nicht. Wir müssen einen Sprung nach Europa machen. Jedoch nicht nach Potsdam, vielmehr in die Boudoirs von Kaiserin Maria Theresia in Wien, von Kaiserin Elisabeth von Russland und von Madame Pompadour in Versailles. Dort herrschte ein eifriges Gehen und Kommen. Russen in Paris, Engländer in Paris, Österreicher in Petersburg, Franzosen in Wien. Behalten Sie vor allem die Engländer in Paris im Gedächtnis. Einziges Gesprächsthema war der kleine, spitznasige König in Sanssouci. Friedrich der Große hatte, wie Sie sich erinnern werden, die beiden schlesischen Kriege gewonnen. Ein Faktum, das Maria Theresia um keinen Preis hinzunehmen gedachte. Sie rüstete fieberhaft, und als der preußische König die Versicherung verlangte, dass die Kriegsvorbereitungen nicht gegen ihn gerichtet seien, da machte die Kaiserin etwas, wofür wir ihr an dieser Stelle ein paar Sekunden staunenden Gedenkens widmen wollen. Sie log nicht. Stellen Sie sich das vor. Eine Regierung, die nicht lügt. Begreifen Sie es, wenn Sie können. Friedrich der Große las die Antwort und beschloss, Österreich zuvorzukommen. Und damit war der Dreifrontenkrieg da. Schöne Bescherung, wir kennen es. Doch siehe da, wenn die Not am größten, ist England, so es ihm passt, am nächsten. Kaum hatte es Frankreich in den Krieg getrieben, warf es jetzt das Steuer um 180 Grad herum. William Pitt, zurzeit mächtigster Mann in London, bot Friedrich eine fast unbegrenzte Hilfe an. Verstehen Sie mich recht, Geld, nicht etwa Soldaten. Er hatte zwar auch Soldaten, aber während die Franzosen in Europa bluteten, schickte England seine Regimenter nach. An diesem Punkt durchschaute auch Friedrich II. Endlich das Spiel und begriff, dass es gar nicht um Preußen oder Habsburg oder Schlesien ging, sondern um etwas viel Gigantischeres, um die Verteilung ganzer Kontinente. Es ging um Besitz, der 100-mal so reich war wie Europa, um Land, das 10.000-mal so groß war wie Schlesien. Es ging um ein ganz großes Spiel. Weder Wien noch Potsdam, noch Petersburg waren drin in diesem Spiel. Es war ein Waffengang, den nur die beiden Stärksten unter sich ausmachen konnten, Frankreich und England. Eine Sternstunde. Sie müssen nicht an die Toten, an Leid und Elend denken. Das ist laienhaft. Denken Sie größer. Stellen Sie sich vor, Sie seien Staatsmann. Sie stünden am grünen Tisch und schauten auf die Weltkarte. Sie dürfen natürlich nicht durch die Landkarte hindurchschauen, weil Sie da schreckliche Dinge erblicken könnten. Nein, einfach daran denken, dass Ihr Land die halbe Welt besitzen könnte und Ihr Volk damit für lange Zeit gesichert und sorglos und reich und glücklich werden würde. So, dachte Pitt. Dazu war nötig, dass Friedrich der Große siegte, aber nicht zu viel und nicht zu schnell. Im Mai 1758 landeten 39 englische Linienschiffe und Fregatten mit 10.000 frischen Soldaten an der französischen Küste Kanadas in Halifax. Die 10.000 setzten sich sofort nach Norden in Marsch, in Richtung der Schlüsselfeste Louisbourg, stürmten sie, nahmen die gesamte Besatzung von über 5.000 Franzosen gefangen und schickten sie sozusagen postwendend mit den Schiffen nach England. Gleichzeitig mobilisierte Virginia, 1000 Kilometer südlicher, seine Miliz. Sie überquerte die Allegheny-Berge und stieß gegen Fort Duquesne vor, Frankreichs wichtigsten Stützpunkt im Rücken von New York und Philadelphia. Nach schweren Kämpfen musste sich das Fort ergeben. Es ist die heutige 2-Millionen-Stadt Pittsburgh. Der Mann, dem der Gouverneur die Bürgerregimenter anvertraut hatte, der Mann, der siegte, war ein 26-jähriger ehemaliger Landmesser und Bodenspekulant mit Namen George Washington. Er hatte die Devise mitbekommen, Kill and Destroy, und er hielt sich daran. Damit, meine Damen und Herren, betritt Amerikas Legendärgestalt, der Vater des Vaterlandes, die Bühne. Betrachten Sie ihn. Er ist noch sehr jung. In seinem Gesicht fällt hier noch nichts weiter auf als eine lange, hängende, fleischige Nase, eine kurze Oberlippe und ein wenig vorgeschobenes Kinn. Er trägt das Haar in einem kleinen Zopf gedreht, der Hals ist mit der modischen Binde umwickelt, die in ein kleines Jabot ausläuft. Der Waffenrock zeigt auf den Schultern die Kommandeurs-Epauletten mit Raupen. So hat ihn Peel gezeichnet. Der Gesichtsausdruck ist unbeschwert und etwas zynisch. 20 Jahre später malte ihn C. Stewart. Washington hat dann den Waffenrock abgelegt. Er trägt einen hochseriösen, altväterlichen schwarzen Rock und auf dem Kopf die zopflose, lockige Perücke in Weiß. Der Mund ist der, den die amerikanischen Bankiers heute haben. Die Augen blicken kalt, das Gesicht ist immer noch rosig. Wenn Sie ihn deutlich vor sich sehen, kann er von der Bühne wieder abtreten. In der Tat, da das Finale des Krieges sich im Norden abspielte, konnte General Washington nach Hause gehen. Er wusch sich die Hände, hängte den Sinnspruch »Kill and Destroy« ab und den alten wieder auf. Eine feste Burg ist unser Gott, denn er war ein frommer Mann. Die Entscheidung konnte nur in Kanada fallen, das noch fest in französischer Hand war. Das Land wehrte sich verzweifelt. Nach dem Verlust der 5000 Mann in Louisbourg besaß es noch 3200 Soldaten. Montcalm, übrigens einer der bedeutendsten französischen Generäle, rief den Landsturm auf. 7000 kamen. Also 10.000 Mann für die ganze Länge der Front. 50.000 hatten die Engländer. Zuerst fiel Fort Niagara, 500 Soldaten verloren. Dann ergab sich die Festung Ticonderoga, 1000 Soldaten verloren. Der Lorenzstrom, im Vergleich zu den Waldwegen die reinste Autobahn, war nun frei bis Quebec. Die Engländer segelten mit 5000 Mann heran. Montcalm hätte kapitulieren können, dann wäre er im heutigen Sinne ein vernünftiger Mann gewesen, aber er war im heutigen Sinne ein Idiot. Er nahm den Kampf an. Ebensolche Idioten waren die Bürger Quebecs. Tausende griffen zu den Waffen und waren bereit zu sterben. Wofür? Es bestand die ganz geringe Chance, durch einen Sieg den ganzen Krieg zu gewinnen. Naja, so kann man sagen. Es verschiebt aber nur die Frage nach dem Sinn. Den Krieg gewinnen. Für wen? Warum? Was spielte sich in den Köpfen dieser altmodischen Menschen ab? Das Leben, hat Schiller geschrieben, ist der Güter höchstes nicht. Na, sondern? Man hat uns vor nicht langer Zeit einmal gesagt, wenn wir den Krieg verlieren, lohnt es sich nicht mehr zu leben. Wir Überlebenden müssen es doch nun wissen. Lohnt es sich? Ich frage Sie, lohnt es sich? Wie viele Koteletts mit Bratkartoffeln haben wir seitdem gegessen? Wie viele Weinchen getrunken? Wie viele Filme gesehen? Wie oft geliebt? Lohnt es sich? Ich frage Sie. Dieser Schiller mit seinen Sentenzen. Die Franzosen verloren die Schlacht um Quebec. Die meisten fielen, auch Montcalm. Inzwischen waren die Engländer nicht in Quebec stehen geblieben. Das nächste Ziel, Stadt und Festung Montreal, lag nur 300 Kilometer stromaufwärts. Ein Katzensprung, auch Montreal fiel. Der Krieg war nicht beendet, aber entschieden. Die überlebenden französischen Soldaten, es gab noch einige, kehrten nach Europa zurück. Kanada war englisch. Wir stehen im Jahre 1760. Friedrich der Große hat die Schlacht von Kunersdorf verloren. Die Russen besetzen Berlin. Wären Englands Pläne in diesem Moment erfüllt gewesen, so würde der alte Fritz den Siebenjährigen Krieg verloren haben. Es wäre kein Bismarck und kein Reich gekommen. Die Geschichte Europas hätte einen anderen Weg genommen. Welchen? Das weiß der liebe Gott. Pitts Ziele jedoch waren mit der Eroberung Kanadas noch nicht erreicht. Es schien ihm ein Aufwaschen gleich im Süden weiterzumachen. England erklärte Spanien den Krieg. Die Briten segelten jetzt einfach, Rule the Waves, in Richtung Florida und wandten sich den Antilleninseln zu. Sie eroberten Martinique und Kubas Hauptstadt Havanna. Sie liegt bekanntlich Florida direkt gegenüber. Spanien bekam es mit der Angst. Es wollte wenigstens eines von beiden retten und bot zum Tausch gegen Kuba Florida an. Sehen Sie, so einfach geht das. Jetzt sind wir im Jahre 1762. Englands Ziele waren erreicht. Es stellte mit gleichem Datum die Hilfszahlungen an Preußen ein. Da der alte Fritz Gehirn hatte, wusste er das frühzeitig und brachte es fertig, den Wettlauf mit dem Termin zu gewinnen. Alle Welt schloss Frieden, denn England genehmigte ihn jetzt. Im Frieden von Paris 1763 verlor Spanien an England Florida, Frankreich an England Kanada, Louisiana und alle indischen Besitzungen. Das britische Imperium war da. Es stand auf festen Säulen und die festeste, so glaubte London, die treueste, die hilfreichste war Amerika. Es gab ein böses Erwachen. In den Jahren des siebenjährigen amerikanischen Krieges Englands gegen Frankreich spielt Coopers berühmtes Buch Lederstrumpf. Kinder lesen es heute. Geschrieben ist es für Erwachsene. Endlich konnte man sich den Urwald vorstellen, sah man das Leben in den einsamen Forts, hörte man das Kriegsgeschrei der Wilden, sah ihre grässlich bemalten Gesichter, die sausenden Tomahawks, die blutigen Skalpen an ihrem Gürtel. Man sah die katzenhaften Gestalten anschleichen, Kühnheit oder Mord, je nachdem, ob es Irokesen oder Huronen waren, und man fühlte das Grauen der dunklen Nächte am glimmenden Lagerfeuer. Durch den Lederstrumpf war nun auch die letzte Miss im schottischen Hochland im Bilde. Und alle Droschkenkutscher in Limerick wussten, dass eine Bärentatze noch besser schmeckt als eine Rehkeule. Was sie so ganz nebenbei auch noch erfuhren, war, dass die Franzosen einen dubiosen Charakter hatten, dass sie Verrat an allen Ecken und Enden übten, dass sie, mit einem Wort, keine Gentlemen waren, wie die Engländer. Und ihre Verbündeten, die Huronen, waren überhaupt das Allerletzte, feige, hinterhältig, wortbrüchig, blutdürstig und grausam. Wie Giftschlangen pflegten sie von den Bäumen der Flussufer auf harmlose englische Boote zu fallen, sie steckten Blockhütten in Brand, in die sich englische Ladies geflüchtet hatten, sie raubten die beiden süßen Mädchen Cora und Corinne, die weiter nichts gewollt hatten, als in einem Fort ihren Papi zu besuchen, lauter Dinge, die zum Himmel schrien. Aber England hatte die Welt davon befreit. Das Buch erschien erst lange nach den Ereignissen, aber die ältesten Kriegsveteranen bekamen es noch zu lesen und waren ziemlich erstaunt. Sie hatten die Franzosen ganz anders in Erinnerung. Auch die Erfahrungen mit den Indianern waren sehr verschieden von denen des Konsuls Dr. Fenimore Cooper. Sie erinnerten sich der Huronen, es gab nur noch wenige, als tapfer und aufrichtig, wenn auch oft grausam. Der Irokesen dagegen als hinterhältig und verräterisch. Wenn man ehrlich war, musste man gestehen, dass Cooper log, was ja eigentlich ganz unenglisch ist. Nun, nach dem Kriege im Frühjahr 1763 lag wirklich eine sonntägliche, friedliche Atmosphäre über Amerika und alle Siedler, Soldaten, Städter, Waldläufer hätten gesagt, dass die Indianer ganz umgängliche Leute geworden seien. und ausgerechnet jetzt irrten sie sich. Denn inzwischen hatten die Indianer ein bisschen nachgedacht. Sie verstanden vieles nicht beim weißen Mann. Was sie aber vor allem anderen nicht verstanden, das war seine Habsucht, seine Unersättlichkeit. Sie sahen, dass die Engländer mit Mühe die Küste besiedeln konnten und dass sie dennoch immer tiefer ins Land vorstießen, rodend, brennend, holzend, jagend, ausrottend. Den Trappern folgten die Ranchers, den Ranchers die Tramps, Gesindel, das man in die Wildnis statt in Gefängnisse schickte, den Tramps die Soldaten. Wo sollte das hinführen? Wo würde das enden? Von Osten kamen sie, von Norden, von Süden, sie kamen stets mit Feuerwaffen, stets drohten sie, stets logen sie. Wenn es nicht eilte, kamen sie mit Schnaps. Es waren die Häuptlinge, die an die Zukunft dachten, die, obwohl sie von den Möglichkeiten der Weißen wenig wussten, klar sahen, die zu erkennen imstande waren, was zu verkraften und was nicht mehr zu verkraften war, was die Substanz anfraß und das Wesen des roten Volkes zerstörte. Sie ahnten, dass dies tödlicher sein würde als 100 verlorene Kämpfe. Wir dürfen diese roten Männer getrost bewundern. Der erste in der Geschichte des Verzweiflungskampfes der Indianer war Pontiac, Häuptling der Ottawa-Indianer. Er war damals 43 oder 44 Jahre alt, wie er aussah, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war er auch äußerlich eine imponierende Gestalt. Alte Bilder zeigen die Prärie-Indianer seit langem schon zu Pferde, in Lederkleidung, mit Fransen oder Skalpen besetzt, mit Federn im Haarknoten, während die gezähmten Wald-Indianer in der Nähe der britischen Siedlungen sehr viel Ähnlichkeit mit den heutigen Hippies hatten. Pontiac mochte die Engländer nicht. Im soeben beendeten Kriege hatte er gegen sie gekämpft. Die Reden, die er jetzt schwang, waren beunruhigend. Sie kamen sehr bald zu den langen Ohren der Briten, die daraufhin beschlossen, sich mit ihm ins Benehmen zu setzen. Zu diesem Zweck schickten sie einen Mann zu ihm, den ungeeignetsten, der sich denken ließ. Es war ein gewisser Major Rogers, der sich rühmen konnte, schon einen ganzen Indianerstamm ausgerottet zu haben. Die beiden trafen sich in Detroit, das zu dieser Zeit schon ein kleines Städtchen war, befestigt und vom Fort Pontchartrain geschützt. Rogers machte dem Häuptling einiges klar. Er nannte ihm die Zahl der englischen Truppen, die Zahl der Gewehre, die Zahl der Kanönchen, die Zahl der Forts und die Zahl der Schiffe, die England schicken konnte. Pontiac fragte, ob es wahr sei, dass die Franzosen fortgegangen seien. Rogers nickte. Sie trennten sich mit Pontiacs Versprechen, sich bei den Stämmen für Frieden einzusetzen, und mit Rogers Versicherung, dass die Briten nur die allerbesten Gefühle für die Rothäute hätten. Selbstverständlich logen beide. Als der große Aufstand der Rothäute begann, war Pontiac erwiesenermaßen der Organisator und Stratege. Er wollte die Weißen nicht ins Meer zurückwerfen. Er war kein Phantast. Er wollte sie über die Alleghenies treiben. Das Gebirge sollte für alle Zeiten die Grenze bleiben. Pontiac verbrachte eine enorme Leistung. Alle Stämme des riesigen Hinterlandes standen auf. Es sah böse aus. Es ist doch hoffentlich in Ihrem Sinn, wenn ich es aus der Sicht der Engländer und nicht der Wilden sehe. General Armhurst schlug vor, Wolldecken mit Pockenerregern zu verseuchen und an die Indianer zu verschenken. 1763 fielen von der Seenplatte im Norden bis Carolina im Süden 9 Forts in die Hände der Roten. Hunderte von Lagern, Siedlungen und befestigten Plätzen. Als der Herbst kam, gab es westlich der Alleghenies nur noch 2 Punkte auf der Landkarte, die englisch waren. Fort Pitt, Pittsburgh und Detroit. Und an diesen beiden Punkten entschied sich das Schicksal des ersten großen Indianeraufstandes. Fort Pitt wurde von einem in Eilmärschen herangeführten Regiment entsetzt und der Handstreich auf Detroit misslang. Eine Indianerin hatte ihn verraten. Pontiac erkannte das Minnetakel und bat um Frieden. Die Engländer, die immer den Hut vor einem großen Gegner ziehen, gewährten ihn. Anschließend ließen sie Pontiac durch einen gedungenen Mörder umbringen. Machen wir Kassensturz. England hatte gesiegt und 140 Millionen Pfund Staatsschulden. Sie kennen doch den Begriff Staatsschulden? Natürlich, Sie leben ja mittendrin. Der Staat nimmt in finanzieller Bedrängnis bei seinen Bürgern Kredite auf. Solche Pumpversuche des Staates, oft mit vagem Rückzahlungstermin, gelingen natürlich nur, wenn, wie der Brockhaus es ausdrückt, das Volk die objektbezogenen Gesichtspunkte einsieht, das heißt in Hinblick auf bestimmte Eigenschaften der zu finanzierenden Vorhaben, zum Beispiel ihrer Rentabilität. Dies ist der Punkt, den ich herausarbeiten wollte. Amerika sollte sich nun rentieren. Indien bot da keine Schwierigkeiten. In Indien wohnten Inder. Man plünderte sie einfach aus. Wer aber, den man ausplündern konnte, wohnte in Amerika? London, das die Siedlungen in Amerika offiziell als Militärkolonien betrachtete, beschloss, dort Steuern einzuführen. Nichts Aufregendes, zunächst nur eine Stempelsteuer, wie sie sie auch in England gab. Der Effekt war der einer Bombe. England fiel aus allen Wolken. Es waren doch Groschenbeträge für den Einzelnen. Aber es ging eben nicht um die Groschen. Es ging den Kolonisten um das Prinzip. Sie waren empört. Sie waren der Meinung, das Londoner Parlament habe nicht das geringste Recht, in ihre vom König verbriefte Selbstverwaltung einzugreifen. Sie riefen London ins Gedächtnis, dass sie keine vom englischen Militär eroberte Kolonie seien. Die britischen Soldaten hätten sie lediglich beschützt. Sie riefen London auch ins Gedächtnis, dass das Parlament nur über Kolonies beschließen könne, die durch Abgeordnete vertreten seien. Amerika war nie vertreten. Sie riefen London in Erinnerung, dass die amerikanischen Counties eigene Parlamente hätten, an die eigentlich sogar der englische König gebunden sei. In England fiel man fast in Ohnmacht. Denn, so erinnerten sie London, seit der Revolution von 1688 stelle die britische Verfassung den König unter das Parlament, also auch unter ihres. Saftige Argumente. Es ist klar, dass nicht der Mann auf der Straße sie gefunden hatte. Und wenn wir ein bisschen suchen, entdecken wir auch sofort einige Vertreter jenes Berufes, der heute zur höchsten Blüte gelangt ist, die Demagogen. Der führende Kopf hieß Samuel Adams. Er war, wie fast alle Demagogen, Sprössling aus reichem Hause und wandte sich, wie alle Demagogen, sofort mit sicherem Instinkt an das beste Sprungbrett, das Demagogen haben, an die Habenichtse. Man kann sich an sie wenden, wenn die Sache sie angeht. Doch diese Leute hatten noch nie einen Stempel gebraucht und wussten gar nicht, wie so etwas aussah. Adams hielt flammende Reden, reden können sie alle, streute auch etwas Geld aus und schuf sich unter den Arbeitsscheuen und dem Hafenproletariat eine Truppe, die sich den tönenden Namen »Söhne der Freiheit« gab. Der Name verrät, dass Adams eine Morgenluft witterte, die gar nichts mehr mit der albernen Steuer zu tun hatte. Die Freiheitssöhne bedrohten und nötigten alle Bürger, die für Verständigung mit England waren. Sie drangen nachts in die Wohnungen, sie teerten und federten, sie schlugen die Steuereinnehmer und demolierten die Lager der Kaufleute. Selbstverständlich taten das die Freiheitssöhne vermummt. Auch Jugendliche, die mal zu Hause Indianer spielen wollten, machten begeistert mit. Adams siegte. Die Steuerbeamten schlossen ihre Büros und die Kaufleute kamen unter dem Druck der Straße überein, keine englischen Waren mehr einzuführen. Es war ein Schlag, der England hart traf, und es dauerte nicht lange, da hob es die Steuerverfügung auf. Adams war ein Held. War er nicht wirklich einer? Man kann ihn nämlich auch anders sehen. Als ich es getan habe, in meiner Abneigung gegen alle Demagogen. Wahr ist, dass er ein anderes Instrument als die Habenichtse gar nicht gehabt hätte. Die Arbeiter waren uninteressiert, die Bürger satt, die Stadtväter ängstlich. Wahr ist auch, dass er selbst aus dem Aufruhr nichts erntete. Wahr ist, dass ihm als einem der Ersten ein Staat Amerika vorschwebte. Zumindest behauptete er es später. War er ein Idealist? Ich kann es nicht glauben. Er hat genug geredet, um den wahren Samuel Adams erkennen zu lassen. Er hat jede Übertragung von Machtbefugnissen an irgendjemand, der nicht mit ihm identisch war, abgelehnt. Er war skrupellos und neurasthenisch. Das sind die Zutaten, aus denen Unholde gemacht werden. Es gibt aber auch eine andere Type von Unholden. Old England war damals voll von ihnen. Es war der unerträglich dünkelhafte, in manchen Exemplaren geradezu verblödete Adel. Man kann durch ihn ebenso wie durch ihre Antipoden zur Weißglut gebracht werden. Aber schließlich durch welchen Vernagelten nicht? 2 Jahre nach dem Versuch mit der Stempelsteuer unternahm ein neuer englischer Schatzkanzler, Lord natürlich, einen zweiten Vorstoß. Er belegte die amerikanischen Kolonien mit einer Importsteuer für Tee, Papier, Glas und Farben. Die Empörung über die Stempelsteuer war ein milder Wind gewesen im Vergleich zu dem Sturm, der sich nun erhob. In Boston legte Adams wieder los. In New York führte John Scott die Radikalen an, im Süden Christopher Gadsden. Man verprügelte die Konservativen, teerte, demolierte, legte Feuer, trug über Nacht ganze Lagerhäuser ab. Natürlich zahlte man nicht nur keine Steuer, man bezahlte englische Waren überhaupt nicht mehr. Kein Zweifel. Amerika entglitt der Londoner Regierung. Auch der Sklavenimport stockte. Das waren noch Zeiten gewesen, als die Herren der Welt Amerika jährlich 15.000 Neger verkaufen konnten. Den Lords zitterten die Knie. Auch den Besonneneren in Amerika zitterten sie. Wenn man sich in diese hochabsolutistische Zeit zurückversetzt, ahnt man, wie groß der Schrecken vor einer offenen Empörung gegen die Krone gewesen sein muss. Und eben deshalb glaube ich auch nicht an die Bona fide der Aufpeitscher. Sich weigern oder Mord brennen sind zwei sehr verschiedene Dinge. Überzeugen und terrorisieren sind zwei sehr verschiedene Dinge. Wenn Adams und Genossen die Wahl gehabt hätten, auch mit Überzeugen zum Ziel zu kommen, sie würden ganz sicher die Gewalt gewählt haben. Sie wollten die Menschen radikalisieren. Was waren sie? Beantworten Sie sich die Frage selbst. An einem Märztag 1770 passierte in Boston Folgendes. Einige Rowdies griffen den englischen Wachtposten vor dem Zollhaus an. Der Soldat zog den Säbel und verletzte einen der Angreifer am Arm. Als habe man auf dieses Signal gewartet, rottete sich im Handumdrehen eine tobende Menge zusammen und schleuderte einen Hagel von Steinen auf den Posten. Der Mann schrie um Hilfe. Soldaten rannten herbei und bildeten eine Kette vor dem Zollhaus. Die Masse, inzwischen war es eine geworden, sah rot und griff einen Soldaten an, der fiel zu Boden. Es löste sich ein Schuss aus seinem Gewehr. Andere Version, er schoss absichtlich. Die Masse geriet außer sich und ging auf die Soldaten los. Die legten die Gewehre an und feuerten. Kennen Sie die Musik? Vertraute Melodie, nicht wahr? Die Zeitungen, Boston besaß schon seit 1704 eine, heulten vor Freude über diesen Knüller auf und die Druckereien schütteten Tausende von Flugblättern aus. Es existieren noch einige davon. Das verbreitetste trägt die Überschrift »Das blutige Massaker von Boston«. Ein Schlagwort, das bald in den entlegensten Waldsiedlungen ankam und in die Geschichtsschreibung eingegangen ist. Ich weiß nicht, ob die Jugend von Amerika heute noch etwas bei dem Wort Massacre of Boston empfindet. Damals und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein genügte die Erwähnung, um die Volkswut gegen England zum Siegen zu bringen. Die britische Garnison war mit einem Schlage in einer heiklen Lage. Sie wagte kaum noch, sich zu rühren. In dem heißen Topf rührte auch nicht sie, sondern abermals die Regierung in London. Wieder ein Anlass, so banal wie nur denkbar. Es ging noch einmal um Tee. Tee klingt nobel und ist für die Angelsachsen lebenswichtig. Aber schließlich ist es nur ein Gesöff, ohne dass man nicht gleich stirbt, auch wenn die Engländer das fürchten. Seit der Einführung der Teesteuer hatte sich ein blühender Schmuggel mit Tee entwickelt. König der Schmuggler war, wie könnte es anders sein, ein Freiheitssohn. Der Herr hieß John Hancock und war, wie könnte es ebenfalls anders sein, Sprössling eines Reeders und Erbe von rund 400.000 Goldtalern. Diesem Mann wollte England das Handwerk legen. Dafür hatte es diesmal etwas ganz Listiges ausgeheckt. Es beschloss, den Tee unter Umgehung der Umschlagplätze direkt an den Einzelhandel zu liefern und so zu verbilligen, dass er unter den Schwarzhandelspreis sank. Man hat nie erfahren, ob er sank. Denn als die ersten Teeschiffe landeten, erlitten sie alle möglichen Schicksale. Nur leider nicht das ihnen zugedachte. Die Söhne der Freiheit traten wieder auf den Plan. Zunächst wurden die Hafenarbeiter unter Druck gesetzt, die Fracht blieb ungelöscht. In Charleston verrottete sie, ehe man das Schiff umkehren ließ. In New York und Philadelphia dagegen schickte man die Schiffe sofort nach Hause. Für Boston hatte sich Adams und Hancock etwas Originelles einfallen lassen. Söhne der Freiheit, als Indianer verkleidet, enterten drei Schiffe und warfen 300 Kisten Tee ins Meer. London war nicht nur empört, es war zutiefst verletzt. Suchten die Kolonien denn wirklich die offene Auseinandersetzung? Das Londoner Parlament beschloss jetzt nicht mehr mit der sanften Kunst der Siouxsie zu antworten, sondern mit einem Faustschlag. Am 1. Juni 1774 legten sich englische Kriegsschiffe vor den Hafen von Boston und sperrten ihn. Boston lebte vom Meer. Die Stadtväter waren nun doch erschrocken und sahen schwarz. Arbeitslosigkeit drohte, Hunger drohte, Bankrotts drohten. Die Briten auf ihren Fregatten lehnten an der Reling, tranken Tee und sahen gelassen zu. Eigentlich müssten sie dort immer noch stehen und Tee trinken, denn Boston kapitulierte nie. Das gesamte Land sprang für die Stadt ein und ernährte sie. Zum ersten Mal trat eine Solidarität aller amerikanischen Countys zutage. England war gezwungen, den nächsten Schritt zu tun. Es legte vier Regimenter in den Unruheherd Boston. Der kommandierende General hatte Anweisung, Privathäuser als Quartiere zu beschlagnahmen und Lager zu errichten, wo es ihm passte. Das Parlament von Massachusetts wurde aufgelöst. Es etablierte sich unter dem Namen Provinzialkongress sofort neu und berief zu seinem Präsidenten, das rote Tuch für England, John Hancock, den Schmugglerkönig. Hancock, zunächst machtlos gegen die britische Einquartierung, verlegte die Arbeit in den Untergrund. Überall wurden Waffenverstecke angelegt, ein Minutenplan für die Stunde X ausgearbeitet. Die Männer nannten sich sogar Minutemen, das Gewehr lag griffbereit. Es gab noch eine andere Tretmine, die England gelegt hatte. Es hatte aufgrund des Pariser Friedens die Grenze zwischen seinem Kanada und den Küstenkolonien weit nach Süden und Osten verlegt. So weit, dass die Alleghenies dicht im Rücken der Städte jetzt die Grenze bildeten. Das bedeutete, dass die vielen Siedler, die schon jenseits des Gebirgszuges lebten, plötzlich unter englischer Verwaltung standen. Es bedeutete auch, dass ohne die Erlaubnis Londons kein Amerikaner mehr die Alleghenies überschreiten und sich häuslich niederlassen konnte. Die britische Regierung hatte sich dabei ausnahmsweise etwas sehr Ehrenwertes gedacht. Sie wollte die Indianer vor Überflutung schützen. Die Kolonien sollten sich mit dem Küstenstreifen, immerhin etliche 100 Kilometer tief, begnügen. Aber das war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich. Es gab bereits weiße Familien, denen Ländereien von der Größe Preußens gehörten. Ich fürchte, es kommt bald der Augenblick, wo Sie mich fragen werden, warum ich in diesem schier endlosen Kleinkram wühle, während ich frühere Jahrhunderte im Zeitraffer durcheilt habe. Sie werden es sofort begreifen. Im September jenes Jahres, 1774, trafen sich die Repräsentanten aller Kolonien auf einem Kongress in Philadelphia, dem ersten in der Geschichte Nordamerikas. Es kamen die Männer aus 12 Countys zusammen, Räder aus Boston, Großgrundherren aus der Mitte, Sklaven Haciendieros aus dem Süden und dazwischen die führenden Söhne der Freiheit. Jener schier endlose Kleinkram war es, der im Begriff stand, sie zusammenzuschweißen. Seit Anbeginn der Welt, meine Freunde, sind noch niemals Nationen oder Reiche anders entstanden als durch Druck und Not. Noch niemals in der Geschichte haben etwa Verhandlungen, Geschwätz oder einfache Vernunft Gegensätze vergessen lassen, fremdes Blut vergessen lassen, fremde Art und fremde Ideologie. Es war immer der Krieg oder die Not oder die Angst, die die Menschen zwang, zusammenzuwachsen zu einer Einheit. Das Schicksal schmiedet nicht anders als wir, mit Feuer und gewaltigen Schlägen. Die Söhne der Freiheit haben damals behauptet, in ihrer Mitte sei die Einigung Amerikas geboren worden. Das ist nicht wahr. England hat die Vereinigten Staaten geschaffen. Sein Unverstand, sein Imperialismus, seine Drohungen waren es. Der Kongress von Philadelphia erließ zwar zunächst nur, wie es sich für einen Kongress gehört, eine Deklaration, er war aber mehr. Er war ein Rütli-Schwur. Im Frühjahr 1775 mehrten sich die Anzeichen militärischer Vorbereitungen der Amerikaner. Der englische kommandierende General in Boston entsandte ein Bataillon von 800 Mann, um in Concord, 60 oder 70 Kilometer entfernt, das geheime Waffenlager auszuheben, über das so viel gemunkelt wurde. Auf halbem Wege schon stießen die Soldaten auf eine Schar bewaffneter Dörfler, die aber beim Anblick eines ganzen Bataillons sofort in den Hinterhalt zurückwichen. Und aus dem Hinterhalt fiel der erste Schuss. Der berühmte erste Schuss, der in der Geschichte so oft schon Kriege und Revolutionen ausgelöst hat. Der Schuss bei Concord gebar zunächst vor allem eine Heidenangst. Der englische Offizier, der das Bataillon befehligte, war jung und unerfahren und erlebte zum ersten Mal einen Kampf aller Indianer. Seine Männer fielen um, ohne dass man den Feind zu sehen bekam. Ohne eine Patrone kehrten die Soldaten nach Boston zurück. Es waren noch 500. Verwirrt versuchte man sich klarzumachen, was eigentlich geschehen war. War es Auflehnung? War es Bürgerkrieg? Inselbriten gegen Amerika-Briten? Sah so der Anfang eines Krieges aus? In Philadelphia trat eiligst ein neuer Kongress zusammen. Die Besonnenen hatten 100-mal alles durchdacht und gegeneinander abgewogen. Sie kamen nicht lange zu Wort, die Radikalen schrien sie nieder. Titulierten sich jetzt Patrioten, was bedeutete, dass alle Andersdenkenden keine waren, und erzwangen drei Beschlüsse, von denen einer immer saftigerer Hochverrat war als der andere. Die bewaffneten Aufständischen wurden zur American Continental Army ernannt, also zur eigenen Armee. Die 13 Kolonien wurden aufgefordert, autonome Regierungen zu bilden. Und schließlich krönte man den Hochverrat, indem man mit Frankreich Verhandlungen über ein Bündnis aufnahm. König George III. Gab den Befehl, die Rebellion mit Waffengewalt niederzuschlagen. Es war soweit. Bitte legen Sie nun die zweite CD ein. CD Nummer 2. Briten gegen Briten. Der König hielt es für unmöglich. Ganz England hielt es für unmöglich. Es ist merkwürdig, dass gerade Politiker, die doch sonst alles so leicht schlucken, sich das nicht vorstellen können. Briten gegen Briten, Deutsche gegen Deutsche, Söhne gegen Väter. Glauben wir es immer noch nicht? Weil sie gemeinsamen Blutes sind, gemeinsamen Staates, gemeinsamer Sprache? Es sind starke Bande, kein Zweifel. Und umso stärker, je weniger im Gehirn ist. Ein Italiener in Amerika bleibt noch in seinem Enkelkind Italiener. Und es weint, wenn es O Sole Mio hört. Aber Völker, die in Ideen leben, gerade starke Völker, die ihren Instinkten misstrauen, Völker, die einen Arminius und Hagen von Tronje, einen König Arthur und Archibald Douglas haben, fühlen ihr Blut nicht so stark. In ihren Adern fließen Wille und Ideen. Ihnen sind sie treu wie niemandem sonst, bis sie sie wechseln. Im Bruderkrieg schießen sie nicht auf Blut, sie schießen auf die andere Idee. Als 1775 der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ausbrach, standen sich bereits nicht mehr Briten und Briten gegenüber, sondern Briten und Amerikaner. Auf der einen Seite Menschen eines absolutistischen Zeitalters mit einem geheiligten König, mit einer gottgegebenen Ordnung, mit einer stummen Masse von Untertanen. Auf der anderen Seite lauter Einzelgänger und Individualisten, einst nach Amerika verschlagen, ohne Ordnung, ohne Oberhaupt, ohne Staat, ohne Schutz, hart geworden, selbstbewusst und gewohnt, alles persönlich und direkt zu erledigen. Sie konnten noch auf dem Marktplatz zusammenkommen und mit Handbewegungen abstimmen oder der Regierung ihre Meinung zurufen. Sie wussten damals nicht, wie man das nennen könnte, aber wir wissen es. Es war die sagenumwobene Demokratie, die es heute auf der Welt nicht mehr gibt. Sie verachteten die Untertanendemut. Allein die Erinnerung an die Unfreiheit ließ die Zornesader schwellen. Es war ihr Land, ihr Leben, ihre Freiheit, die in Gefahr waren. Zu den Waffen, zu den Waffen. Erleichtert wurde ihr Gewissen, als sie sahen, dass die ersten Soldaten, die England herüberschickte, fast alle bloß dämliche Deutsche waren. Jene armen Teufel, die von ihren skrupellosen Landesfürsten gegen Subsidien, gegen Judasgeld vermietet worden waren. Erinnern Sie sich der Szene zwischen der Mätresse Lady Milford und dem Kammerdiener des deutschen Duodezfürsten in Schillers Kabale und Liebe? Nein? Wenn Sie erlauben, holen wir es nach, denn es ist mir lieber, Sie hören die bösen Worte aus seinem statt aus meinem Munde. Schiller war zur Zeit der Ereignisse 17 Jahre alt. Kammerdiener. Seine durchlauchte Herzog empfehlen sich Milady zu Gnaden und schicken ihnen diese Brillanten zur Hochzeit. Sie kommen soeben erst aus Venedig. Lady hat das Kästchen geöffnet und fährt erschrocken zurück. Mensch, was bezahlt dein Herzog für diese Steine? Kammerdiener mit finsterem Gesicht. Sie kosten ihn keinen Heller. Lady, was, bist du rasend? Nichts. Und du wirfst mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest. Nichts kosten ihn diese unermesslich kostbaren Steine? Kammerdiener? Gestern sind 7000 Landskinder nach Amerika fort, die zahlen alles. Lady, nach einer Pause? Mann, was ist dir? Ich glaube, du weinst. Kammerdiener, mit schrecklicher Stimme? Edelsteine wie diese da? Ich hab auch ein paar Söhne darunter. Lady, seine Hand fassend, doch keinen gezwungenen. Kammerdiener lacht fürchterlich. »O Gott, nein, lauter Freiwillige!« Es traten wohl so etliche vorlaute Bursch vor die Front heraus und fragten den Obersten, wie teuer der Fürst das Joch Menschen verkaufe. Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradenplatz aufmarschieren und die Maulaffen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen und die ganze Armee schrie »Joche nach Amerika!« Lady fällt mit Entsetzen in den Sofa, Gott, Gott, und ich hörte nichts und ich merkte nichts. Kammerdiener, ja, gnädige Frau, warum musstet ihr denn mit unserem Herrn gerad auf die Bärenhatz reiten, als man den Lärmen zum Aufbruch schlug? Die Herrlichkeit hättet ihr doch nicht versäumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verkündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Vater verfolgten und hier eine wütende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonetten zu spießen und wie man Bräutigam und Braut mit Säbelhieben auseinanderriß und wir Graubärte verzweiflungsvoll dastanden und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt. Oh! Und mitunter das polternde Wirbel schlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören. Lady steht auf, heftig bewegt. Weg mit diesen Steinen, sie blitzen Höllenflammen in mein Herz. Mäßige dich, armer alter Mann. Sie werden wiederkommen, sie werden ihr Vaterland wiedersehen. Kammerdiener warm und voll, das weiß der Himmel, das werden sie. Noch am Stadttor drehten sie sich um und schrien: Gott mit euch, Weib und Kinder, es leb unser Landesvater, am jüngsten Gericht sind wir wieder da. Das alles wussten die Amerikaner nicht. Wissen ist bekanntlich Macht, aber nicht Wissen erleichtert oft das Leben. Der zweite Teil dieses Satzes ist der berühmte American Way of Life. Das britische Korps landete im Juni 1776. Es landete nicht wie erwartet in Boston, es landete überraschend in Long Island und marschierte sofort auf New York los. Die Kolonien hatten in Eile Freiwillige zusammengekratzt und nach New York geworfen, Befehlshaber George Washington. Da ist er nun wieder. Einst Oberst, jetzt General. Der Mann mit der Siegeraureole. Es hatte im Kongress der ganzen Überredungskunst John Adams bedurft, um ihn zu berufen. Und ebenso ungern war Washington dem Ruf gefolgt. Siegte England, so würde er als Hochverräter gehängt werden. Das ist kein angenehmer Aspekt, war jedoch nicht der Grund. Der Grund war, dass er Revolutionäre hasste. Er war ein altenglischer Tory. Er fühlte Englisch, nämlich überhaupt nicht, dachte Englisch, nämlich berechnet, und lebte Englisch, nämlich innerlich und äußerlich wie ein Lord. Er war schon wohlhabend, als er mit 27 Jahren eine noch reichere Witwe heiratete. Jetzt bewohnte er in Mount Vernon ein feudales Landschlösschen inmitten eines riesigen Besitzes, auf dem ein Heer von Arbeitern schuftete, darunter 50 Negersklaven, deren armseliges Dasein ihn, wie er sich einmal ausdrückte, durchaus bewegte. Wenn das der Fall war, hat man es ihm jedenfalls nicht angemerkt. Man hat ihm nie etwas angemerkt. Er konnte sich beherrschen. Er war humorlos, total, unmusisch, hochfahrend und verletzend. Die Fälle, in denen er jemand dankend die Hand gab, sind an 5 Fingern abzuzählen. Und dass er später als Präsident einem Volksvertreter je einen Stuhl angeboten hätte, ist nicht vorgekommen. Er muss, obwohl die Biografen ihn seit 200 Jahren reinzuwaschen versuchen, ein rechtes Ekel gewesen sein. Und wie so viel öfter bei Ekeln als bei rumorigen Volksfreunden, integer. Nun fehlt noch die Antwort, warum er die Berufung annahm. Erstens nahm er hiermit etwas an, was seiner Überheblichkeit zustand. Sodann rächte er sich dafür, dass die britische Armee ihn einst als Offiziersanwärter abgelehnt hatte. Und schließlich war die amerikanische Unabhängigkeit, genauer gesagt die Niederlage Englands, der einzige Weg, seine jenseits der Alleghenies im britischen Sektor liegenden gewaltigen Ländereien zurückzuerhalten. Sehr wohl war ihm nicht, als er den wilden Haufen sah, mit dem er siegen sollte. Die Amerikaner hatten zu dieser Zeit etwa 300.000 Waffenfähige im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, alles Männer und Burschen, die mit dem Gewehr aufgewachsen waren. 300.000 also. Würden sie kommen? Wenigstens 100.000, 50.000. Würden sie kommen? Von Norden, von Süden, aus den Städten, aus den Wäldern? Wir werden bald sehen, dass die ganze Berechnung falsch war. Die britische Operation ging zu schnell. Vor New York konnte Washington gerade 8.000 Mann zusammenraffen. Zu wenig, um sich auf ein Abenteuer einzulassen. Er gab die Stadt auf und zog sich zurück. Ein bisschen hohnlachte er noch, weil die Engländer die Zurückflutenden nicht verfolgten. Auch manche Historiker lächeln über den harmlosen General Lord Howe und seine Methoden von anno dazumal, aber so sehr harmlos war Howe nicht. Er ließ Washington laufen, ging auf das beherrschende Fort am Hudson vor, nahm es und entschädigte sich mit 2.600 Gefangenen. Blitzkrieg, Blitzsieg, Blitzirrtum. Lord Howe hätte sich nun gern an den Verhandlungstisch gesetzt. Der Tisch war da, Washington aber nicht. Der Lord wartete vergeblich. Für ihn schien der Krieg beendet. Aber ein Krieg ist nie beendet, wenn nach einem Sieg unerklärliche Stille herrscht. Das sicherste Zeichen, dass ein Krieg zu Ende ist, besteht darin, dass der Plebs des besiegten Volkes auf die Straße rennt, mit Taschentüchern winkt und den verschwitzten Siegern die letzte, vom Munde abgesparte Flasche Bier darreicht. Dann dürfen auch getrost noch 100.000 Soldaten in unversehrten Forts stehen. Lord Howe hatte, da sich nichts rührte, die Vorstellung, er müsse nun damit beginnen, das Land zu besetzen. Er teilte also seine Truppe und tröpfelte sie in die schon vorsorglichen Winterquartiere. Er war zufrieden und London war es auch. In diesem Augenblick ging unerwartet eine Bombe hoch. Ein turbulenter Kongress in Philadelphia nahm mit den Stimmen von 12 Kolonien die Erklärung der Loslösung von England an. Es war der 4. Juli 1776. Die Vereinigten Staaten von Amerika waren geboren. Der Donnerschlag dröhnte bis nach Europa hinüber. Vereinigte Staaten? Was war das? Tja, was war das? Wenn schon das Wort Staat für diese 2 Dutzend Städtchen komisch in europäischen Ohren klang, so standen die Zeitgenossen damals vor dem Wort Vereinigte gänzlich ratlos. Die Kolonien hätten sich zu einem Staat vereinigen können, natürlich, doch das taten sie ja nicht. Sie blieben ein Dutzend und bildeten, was zum Teufel bildeten sie? Es war ohne Beispiel. Vereinigte Königreiche kannte man. Das war leicht zu verstehen. Es war ein König, der sich andere Länder unter den Nagel gerissen oder erheiratet hatte. Hier aber hatte niemand gerissen und niemand geheiratet. Wenn man dieses Modell ins Europäische übersetzte, so hatte man sich vorzustellen, dass England, Frankreich, Preußen und wer weiß, wer sonst noch sich vereinigten. Das war grotesk, das war eine Utopie. So lagen die Dinge in Amerika natürlich nicht. Ein Mensch, der noch alle 5 Sinne beieinander hat, begreift, dass in der Welt etwas zusammenfindet, was seiner Natur nach zusammengehört. Aber zu was? Das war immer noch ziemlich unklar. In der Tat, das war auch den Vätern der USA noch ein bisschen unklar. Sich für unabhängig zu erklären, ist einfach. Solche Erklärung aber zu einem Fundament, eine Art Verfassung zu machen, ist schwer. Die Formulierung ist lange Zeit im stillen Kämmerlein gebrütet worden. Im Frühsommer 76 saßen 5 Männer in einem kleinen Zimmer in Philadelphia beisammen, schwitzten und grübelten vor sich hin oder stritten erbittert gegeneinander, mit Ausnahme von Thomas Jefferson, dem jedes Gekreisch zuwider war. Er hatte kaum die ersten 2 Sätze formuliert, wenn es im Laufe der geschichtlichen Ereignisse für ein Volk notwendig wird, die politischen Bande zu lösen, die es mit einem anderen verknüpfen und unter den Mächten der Erde die gesonderte und gleichwertige Stellung einzunehmen, zu der die Gesetze der Natur und des Schöpfers es berechtigen, so erfordert eine geziemende Achtung vor der Meinung der Welt, dass es die Gründe angibt, die notwendig zu der Trennung führten. Wir halten es für eine einleuchtende Wahrheit, dass alle Menschen gleich und unabhängig geboren sind. Da sprangen John Adams und Thomas Paine auf und verlangten die Streichung des Wortes unabhängig. Der eine, weil er es für eine damned Lüge, der andere, weil er es für einen Widerspruch zur Unterordnung unter den Volkswillen hielt. Man kann, rief er, nicht ein staatliches Zusammenleben mit der Verneinung des Staatswillens beginnen. Alle redeten. In dem Zimmer herrschte der schönste Krach. Noch nie war diesen 5 Männern so klar geworden, wie viel sie voneinander trennte. Ein fortschrittsgläubiger Parsifal wollte in das Dokument die Verurteilung der Sklaverei aufgenommen sehen, worauf der Südstaatler explodierte. Der Passus wurde gestrichen. Stattdessen kam ein poetischer, janusköpfiger Satz hinein. Zu den unveräußerlichen Rechten aller Menschen gehören das Recht auf Leben und Freiheit sowie das Streben nach Glück. Flott ging es bei der Anklage des englischen Königs. Die Geschichte des Königs ist eine Kette von Anmaßungen, die alle darauf abzielen, eine unbegrenzte Tyrannei über die Staaten aufzurichten. Er hat unsere Küsten verheert, unsere Städte niedergebrannt, unsere Landsleute getötet. Er landet jetzt große Heere fremder Söldner, die das Werk der Zerstörung vollenden sollen. Als die Stube endlich so verqualmt war, in Virginia wuchs der beste Tabak, dass es sogar dem berühmten Stechfliegen des Delaware zu viel wurde, war das Werk vollendet. Stellen Sie sich vor, eine Staatengründung ohne Sekretärin und Schreibmaschine. Über das, was nun zu tun war, sagte es leider nichts aus, denn man wusste es selbst nicht. Man wusste nur eines: Man war frei von England und hatte sein Schicksal ganz in die eigene Hand genommen. Als die fünf Männer dem Kongress meldeten, sie seien bereit, schritt man zur feierlichen Ratifizierung. Das Kongressgebäude war ein simples, langgestrecktes Haus, zweistöckig, und lag an einem dörflich anmutenden, kopfsteingepflasterten Platz. Auch die Linden fehlten nicht. Dorthin strömten also die 85 Vertreter der Kolonien zusammen. Der Saal, in dem die Zeremonie stattfand, war ebenfalls bescheiden. Ein kahler Raum, in dem man heute höchstens Zivilprozesse bis zu 1000 Mark verhandeln würde. Als Wandgemälde die Apotheose aller Kriegervereine, Trommel und gekreuzte Fahnen. Etwas erhöht an einem plüschgedeckten Tisch der Präsident des Kongresses, davor die fünf stehend, dahinter sitzend die Abgeordneten. Noch mit kleiner Perücke und in Kniehosen, aber nicht mehr fritzisch wirkend. Es liegt deutlich ein neuer Hauch von bürgerlicher Einfachheit und Demokratie darüber. Es ging durchaus nicht ohne Auseinandersetzung und Nörgeleien zu. Endlich war es soweit, feierlich wurden die Unterschriften vollzogen, feierlich gingen alle nach Hause. Sollte Ihnen inzwischen aufgefallen sein, dass das neue Staatsgebilde weder ein Oberhaupt noch eine Regierung hatte, so gratuliere ich Ihnen. Damals fiel es nicht vielen auf. Es hatte sich ja im Alltag nichts geändert. Man ging wieder den Geschäften nach oder hängte sich aufs Neue das Gewehr über, denn der Krieg musste ja wohl erst noch entschieden werden. Dieser Meinung war auch London. Es fühlte sich von der Unabhängigkeitserklärung tief gekränkt. Aber dass das Dokument einstweilen nur ein Fetzen Papier war, das glaubten alle. Man musste jetzt energisch durchgreifen. Vor allem die britischen Händler begannen, über ihre Verluste zu schreien und verlangten erbarmungslose Kriegsführung. Da das für jede Regierung, die ihr Glaubensbekenntnis auf der Registrierkasse tippt, Befehl ist, beschloss das Londoner Parlament, jetzt ernst zu machen. Im nächsten Jahr, es war inzwischen Winter geworden, sollte General Burgoyne mit 6000 Mann erstklassiger Soldaten von Kanada südwärts über die Berge steigen und George Washington in den Rücken fallen. Eine glänzende Idee, wenn man davon absieht, dass der Marsch über fast 1000 Kilometer durch unwirtliches Partisanengebiet ging und dass Truppen gelegentlich essen müssen. Nun, man würde ja sehen. Vielleicht brauchen Hessen wirklich nicht viel zu essen. Wie gesagt, es war Winter geworden. Niemand erwartete noch große Dinge. In Trenton zum Beispiel, wo 1400 Hessen im Quartier lagen, war es direkt gemütlich. Es war die Nacht vor Heiligabend, draußen tobte ein Schneesturm, ein Wetter, bei dem man nicht einmal den sprichwörtlichen Hund vor die Tür gejagt hätte, geschweige denn Vorposten. Das erwies sich als kleiner Fehler. Es waren nämlich durchaus Leute unterwegs, einige wenige tausend unter Führung von Washington. Sie setzten bei diesem Hundewetter über den vereisten Delaware, pirschten sich an Trenton heran, überfielen es und nahmen 1000 Hessen gefangen. Vom Rest hört man nichts. Die warmen Kamine und weihnachtlichen Mistelzweige lockten Washington nicht, er trieb seine Männer gleich wieder in die Kälte hinaus, überrumpelte noch drei andere britische Abteilungen und vernichtete sie. Danach verschanzte er sich vor New York. Viele Männer waren ihm nicht geblieben. Das lag nicht etwa an den Verlusten. Es lag daran, dass die wackeren Campen nach Hause zu gehen pflegten, sobald für ihr Gebiet die unmittelbare Gefahr beseitigt war. Sie waren freiwillig gekommen und gedachten auch wieder zu gehen, wenn es ihnen passte. Gewiss, die meisten waren entschlossen, die Unabhängigkeit zu verteidigen, aber sie hatten eine kuriose Vorstellung von Unabhängigkeit. Sie meinten damit die ihrer Familie, ihrer Farm, ihres Dorfes, ihres Städtchens. Die englischen Truppen waren für sie so eine Art Indianer, die man von Haus und Hof abwehren musste. Wohin abwehren? Die Frage erinnert lebhaft an die schwäbische Anekdote, in der ein Gemeindediener durch das Dorf geht und die Bekanntmachung ausklingelt: Auf oberamtlichen Befehl läuft ein wütender Hund rum, wer ihn sieht, soll ihn nüberjagen ins Batsche, damit's kein Unheil gibt. Sehr weit entfernt davon war die Einstellung der Freiwilligen nicht, und sie waren gerade dabei, den ganzen Krempel hinzuschmeißen, als der nächste Kongress Kriegsdienstverpflichtungen beschloss und die Befehlshaber von Truppen zu Strafen ermächtigte. Washington hatte keinen anderen Ausweg gewusst. Am gefährlichsten waren in seinen Augen die kleinen Siege, die die Bevölkerung beruhigten und den Krieg nicht entschieden. Die Eingezogenen mussten nun offiziell Löhnung erhalten. Aber der Kongress hatte kein Geld. Steuern zu erheben, wagte er nicht. Das Wort Steuern war ein rotes Tuch. Man konfiszierte Krongüter und Besitzungen von rückgewanderten Royalisten. Man konfiszierte sogar Häuser von Leuten, die kein anderes Verbrechen begangen hatten, als gegen die Unabhängigkeit zu sein. Mit einem Wort, man benahm sich durchaus modern. So, wie sich neue Herren zu benehmen pflegen, die nicht mehr ein noch auswissen. Und als alles nicht ausreichte, begann man, Papiergeld zu drucken. Im Ganzen so an die 400 Millionen Dollar. Der Dollar war die neue amerikanische Währung. Leider war sie ungedeckt. Es kam der Tag, an dem, wörtlich, die Friseure damit ihre Barbierstuben tapezierten. Es musste etwas geschehen. Ach Gott, ja. Es musste an allen Ecken und Enden etwas geschehen. Man sandte Benjamin Franklin, den bewährten Botschafter und Blitzableiter, nach Paris. Inzwischen ging der Krieg weiter. Die 6000 Soldaten unter Burgoyne waren wirklich von Kanada losgezogen und befanden sich auf dem Wege ins Hudson-Tal. Es war elend heiß, solange sie über Berg und Geröll zogen, und es war duster und unheimlich, wenn es durch die Wälder ging. Mit ein paar Stiefeln und leerem Magen wird alles doppelt unerfreulich. Am oberen Hudson angelangt, dezimiert und halb verhungert, machte das Regiment Halt. Von dort bis New York, wohin Burgoyne eigentlich wollte, sind es auch für den besten Marschierer noch einige hundert Kilometer. Man hörte Leuten, Lord Howe plante einen Entlastungsangriff auf Philadelphia. Howe schwebte so etwas Patriotisches vor wie England ist gleich London, Frankreich ist gleich Paris, Preußen ist gleich Potsdam, Amerika gleich Philadelphia. Doch den Amerikanern war der Kongressschuppen ziemlich Schnuppe. Man zog einfach um. Howe schlug General Washington, der sich ihm entgegenstellte, und nahm die Stadt. Er hatte also entlastet. Ging es jetzt leichter mit Burgoyne und seiner Truppe? Wie sollte es denn? Er stand immer noch Gewehr bei nacktem Fuß und leerem Magen. Natürlich ahnte er, dass mit jedem Tag, den er den Amerikanern Zeit ließ, die Zahl der Freiheitskämpfer wachsen würde. Aber dass die Amerikaner schon die vierfache Übermacht hatten, das wusste er leider nicht. Zu spät beschloss er, im offenen Gefecht die Wende herbeizuführen. Er verlor die Schlacht, kapitulierte und ging mit dem gesamten Regiment in Gefangenschaft. Bis Saratoga war er gekommen. Ein schöner Sieg. Nicht übel, wirklich. Von Weitem sah er noch schöner aus als von nahem. Paris zum Beispiel war entzückt. Ja, dieser Amerikaner, dieses urwüchsige Volk. Die französische dekadente Gesellschaft war gerade mitten im Jean-Jacques Rousseau-Fieber. Benjamin Franklin lenkte das Entzücken in die richtigen Bahnen, nämlich in die finanziellen. Es ging Frankreich selbst nicht gut, aber der Gedanke, das schlichte Hirtenvölkchen in Amerika in seiner tugendhaften Armut – Armut ist laut Rousseau immer tugendhaft – zu unterstützen, war ebenso schön wie der Gedanke, den Engländern eins auszuwischen. So also kamen zunächst einmal die Finanzen des Kongresses einigermaßen wieder in Ordnung. Amerika schrie aber nicht nur nach Geld, es schrie auch nach militärischer Hilfe. Am 6. Februar, 1778 schlossen Frankreich und Amerika offiziell ein Bündnis. Französische Truppen landeten, ohne dass England es verhindern konnte. Unter denen, die den Dreispitz ziehend Washington die Hand reichten, war auch ein 47-jähriger Mann aus Deutschland. Amerika benannte 4 Städte nach ihm und feiert bis heute seinen Gedenktag. Der Mann hieß Friedrich Wilhelm von Steuben. Wenn man im Lexikon nachschlägt, findet man folgende knappen Zeilen. Steuben, Friedrich Wilhelm von, geboren 1730 in Magdeburg, gestorben 1794 in Steuben, Oneida County. Trat 1747 ins preußische Heer, wurde 1764 unter undurchsichtigen Umständen als Hauptmann verabschiedet, wurde 1775 badischer Oberst und wanderte 1777 nach Nordamerika aus, wo er rasch das Vertrauen Washingtons gewann. Er stieg zum Generalmajor und Generalinspekteur auf. Er übertrug seine preußische Generalstabserfahrung auf die amerikanische Revolutionsarmee für die taktische und operative Kriegsführung gegen die englischen Truppen. Der Sieg der Amerikaner geht zum großen Teil auf ihn zurück. Steuben wurde ein wahres Geschenk des Himmels. Er machte aus dem Andreas Hofer-ähnlichen Soldatenhaufen ein fast preußisches Heer. Die Vereinigten Staaten hatten es bitter nötig. Ihren führenden Köpfen war klar, dass der Ernst des Krieges jetzt erst beginnen würde. Er begann. Frankreich erklärte England offiziell den Krieg. Spanien und Holland, Morgenluft witternd, schlossen sich an. Mitteleuropa, Skandinavien und Russland verbündeten sich zu einer neutralen Allianz gegen England. Eine ganz schöne Ansammlung von Feinden. London antwortete mit der Entsendung einer Elitetruppe unter General Clinton. Sie landete nicht an einem der Brennpunkte im Norden, die Front sollte von Süden aufgerollt werden. Clinton nahm Georgia und Carolina. In Charleston erwischte er einen amerikanischen General mit 5000 Mann. Das sind eine Menge Leute. Wohin mit ihnen? Fast zur gleichen Zeit überrumpelte der im Norden operierende Lord Cornwallis den Liebling der Amerikaner Gates mit seinen Truppen. Der Gefangenenklotz am Bein wuchs. Man war alles andere als glücklich. Im August 1780 stand Clinton schon nahe vor den Toren Richmonds. Er hoffte, sich mit Cornwallis vereinigen zu können, aber Cornwallis fummelte so lange herum, bis er von inzwischen eingetroffenen französischen Truppen an die Küste abgedrängt wurde. Er verschanzte sich in Yorktown und wollte in Ruhe die Unterstützung der britischen Flotte abwarten. Um es kurz zu machen, 5000 Mann, die Frankreich schleunigst herübergeworfen hatte, sowie einige tausend von Steuben gedrillte Nordstaatler unter George Washington schlossen Yorktown ein und zwangen Cornwallis mit 7000 Mann zur Kapitulation. Das war ein fetter Brocken. Nun gab es noch Clinton mit seiner angeschlagenen Truppe und 5000 Gefangenen am Halse. Er tat das Klügste, was er tun konnte. Nichts. Es gab auch nichts mehr zu tun. Mit der Kapitulation Cornwallis war die Entscheidung eigentlich gefallen. Der Krieg war praktisch aus. Verloren hatte ihn das Parlament in London. Man schickt nicht eine Handvoll Regimenter los, ein Land von 2000 Kilometer Länge voller feindlicher Bevölkerung und mit französischen Gardetruppen zur Seite zu erobern. Denn erobert hätte es werden müssen. König George III. Wollte es immer noch nicht glauben. Notabene war er nicht ganz klar im Kopf. Über diesen konfusen Kopf hinweg rief London seine Generäle und Soldaten zurück. Einige Forts im Innern des Landes hielten weiter aus, aber die Küste war sauber. Es dauerte noch einmal ein Jahr, ehe George III. In einer feierlichen Thronrede die Vereinigten Staaten von Amerika als unabhängig und souverän anerkannte. Das geschah am 5. Dezember 1782. Eine lange Leidenszeit für die Amerikaner war vorüber. Sie müsste eigentlich ein paar Bücher statt ein paar Seiten füllen. Aber welche Leidenszeit müsste das nicht und wird mit noch weniger Zeilen abgetan? Nun waren sie also frei und souverän. Das war schön. Aber auch alles. Was hatten sie? Eine Urkunde und einen Kongress. Die Urkunde war ein Papier und der Kongress eine Null. Er konnte alles Mögliche beschließen. Keiner der Staaten brauchte sich daran zu halten. Man war ja souverän. Von Zeit zu Zeit hielten die Kongressmitglieder ihr Tabakskollegium ab, rauchten ihr Pfeifchen und palaverten über das, was man alles tun würde, wenn man könnte. Und dann gingen sie wieder nach Hause. Jedoch etwas gab es, was man in schöner Einigkeit als erstes tun konnte. Das, was neue Herren nach Revolutionen stets tun, verfolgen. Man verfolgte die englandtreuen Amerikaner, als wären sie Abschaum. 100.000 flohen nach Kanada, nach Westindien, nach England. Die Sieger lachten hinter ihnen drein, was sie nicht hätten tun sollen. Denn die Flüchtlinge waren es, die Kanada wie eine Überschwemmung anglisierten. Aber den Anschluss an die Vereinigten Staaten ebenso hassten wie die eingesessenen Franzosen. Was die schnelle Rache manchmal sät. Wem sage ich das? Ohne die Überschwemmung durch die Loyalisten wäre Kanada französisch geworden. Mit einem französischen, reichen Kanada hätte Frankreich vielleicht den Bankrott abwehren können. Ohne den Bankrott wäre die französische Revolution vielleicht nicht gekommen. Ohne die Revolution ganz sicher kein Napoleon. Ohne Napoleon ein anderes Europa. Nun ja, wer fragt noch danach heute, da die Abnabelung von der Geschichte als schick gilt? Die Amerikaner fanden die Entwicklung damals prima. Die kulturtragende Schicht war zwar so gut wie weg, aber Holzhacker, Tabakpflanzer und Kolonialwarenhändler sterben nicht an fehlender Kultur. Sie hielten sich an handfesten Dingen schadlos. Man teilte die verlassenen Ländereien und Häuser untereinander auf. In Virginia wurde der riesige Besitz von Lord Fairfax konfisziert. New York enteignete 59 Plantagen, einige bis zu 300.000 Quadratmeilen groß. Auf dem Gut eines Sir John Johnson hatten 10.000 Neusiedler Platz. Der Besitz Granvilles in North Carolina umfasste 1 Million Morgen, Stadthäuser, Fabriken, Maschinen, Geräte. Den Siegern lachte das Herz im Leibe. Aber leider sah es trotz allen Lachens nicht gut aus. An allen Ecken und Enden fehlte hartes Geld. Papierlappen gab es tonnenweise. Jeder druckte, was die Maschinen hergaben. Die Steuern waren höher als je zuvor. Aber was zurücklief in die Kasse, war wieder Papier. Die inneren und äußeren Schulden der Konföderierten betrugen 14 Milliarden Dollar. Nein, das sah nicht gut aus. Schlimmer, es sah aus wie eine kolossale Pleite. England gab die Forts im Inneren des Landes nicht heraus, solange die USA nicht die Emigranten entschädigten, wie es der Friedensvertrag vorsah. Spanien benutzte die Ratlosigkeit, die Mississippi-Gebiete wieder an sich zu bringen. Und afrikanische Seeräuber erschienen vor den Küsten, überfielen unter freundlichem Lächeln der Briten amerikanische Schiffe. So begann Amerika seine Freiheit. Gebildete Amerikaner dachten schon an eine Militärdiktatur, indem sie sich aus der Schulzeit vage an Camillus und Cincinnatus, jene wackeren Männer, erinnerten, die aus dem Sauhaufen Rom wieder einen ehrenwerten Staat gemacht hatten. Aber so dachten vielleicht 100. 3.900.900 dachten mit Grausen an jeden Zwang. Es ist Tatsache, dass sie am liebsten überhaupt keinen Staat gehabt hätten. Wozu war er eigentlich nütze? Straßen besorgten die Städte. Häuser bauten die Bürger. Gefegt wurde vor jeder Tür. Kanalisation gab es keine. Beleuchtung lieferte der Mond. Elektrizität war noch nicht entdeckt. Gaslicht noch nicht erfunden. Eisenbahnen existierten nicht. Mörder bekamen keine möblierten Zimmer mit Vollpension, sondern wurden gehängt. Den Büttel bezahlten die Bürger. Richter konnte noch jeder sein, der seinen Grips beieinander hatte und ein Ehrenmann war. Wo war der Staat, wenn die Indianer eine Siedlung überfielen? Wo war der Staat, wenn die Ernte verhagelte oder das Vieh starb? Wer war eigentlich dieser gottsverdammte Staat? Wissen Sie eine Antwort, die man einem Robinson Crusoe geben kann? Darf ich Sie, meine Freunde, einmal beiseite nehmen und in einem Eckchen, wo uns niemand hört, fragen, was Sie davon halten? Ich persönlich denke seit meinem 29. Lebensjahr über das Wesen des Staates nach. Damals hing ich der Theorie der erweiterten Familie an, der sogenannten Patriarchattheorie. Es leuchtete mir ein, dass sich ein Staat bildet, wenn sich das Prinzip des Familienlebens zu einer großen Gemeinschaft unzähliger Familien ausdehnt. Ich dachte da, als Humanist gleich an die Quelle gehend, an Hellas und konnte mir Athen sehr gut als Zusammenschluss von Familien, als Interessengemeinschaft vorstellen. Bei einigem Nachdenken jedoch kamen mir Zweifel, ob die Polis, der Stadtstaat, wie die Grezisten ihn nennen, wirklich ein Staat gewesen ist. Eine souveräne Gemeinde ist sicher noch kein Staat. San Marino, falls Ihnen das von Ihren Urlaubsfahrten an die Adria ein Begriff ist, nennt sich gewiss zu Unrecht Staat. Vielleicht, so bohrte ich weiter, hatten die altgriechischen Stadtstaaten viel eher den Charakter von Enklaven. Dieser Gedanke gefiel mir außerordentlich. Mich störte auch nicht, dass Enklaven, wie das Wort ja besagt, eingeschlossen sein müssen. Athen war in nichts eingeschlossen. Theben war in nichts eingeschlossen, sehr richtig. Sie waren nicht, sie hatten sich eingeschlossen zwischen lauter ihresgleichen. Viele von ihnen hatten die gleichen Gesetze und Sitten, viele die gleichen Lebensbedingungen. Viele waren versippt, alle des gleichen Blutes und des gleichen Glaubens. Sie hatten diesen und jenen Bund geschlossen. Aber etwas haben sie wie die Pest vermieden, sich zu einem Staat, einem griechischen Staat, zu vereinen. Ich glaube, sie hielten ihn, wie die frühen Amerikaner, für Schwindel. Staat ist also ganz sicher einst kein Vorstellungszwang gewesen. Wie sind wir mit unserem Denken da nur hineingerutscht? Menschen, die sich den Luxus leisten, auch heute noch nachzudenken, sind alle zu der Erkenntnis gekommen, dass Staat keine Form ist, die die Natur verlangt, sondern eine Erfindung, etwas Künstliches, was vielleicht einmal Bündnisaufgaben hatte, Recht, Fürsorge, Schutz, aber längst ein selbstherrlicher, allmächtiger Homunculus geworden ist. Karl Burckhardt hat den Staat ein schönes, aber unheimliches, dem Einzelnen innerlich fremdes Ungeheuer genannt. Meinecke sprach ihm einen höheren, übergeordneten Sinn völlig ab. Es gibt nichts, was nicht die kleine Gemeinschaft lösen könnte und in Wahrheit auch löst und trägt. Nichts. Außer dem Krieg. Solange ich zurückdenken kann, ist auch für mich der Staat immer ein fremdes Ungeheuer gewesen. Politik, Hunger. Politik, Krieg, Inflation, Vertreibung. Politik, Krieg, Verrohung, Verarmung, verlorene Jahre, gestohlene Jugend. Der Staat hat mich nie gekannt, nie angesehen. Ich habe ihn nur kennengelernt, wenn er wie ein von der Sauftour heimkehrender Vater mich entdeckte und prügelte. Fallen Sie nicht auf die Lüge herein, dass Vaterland gleich Staat sei. Darf ich jetzt weitersprechen? Nach dem Kriege lasse ich Rousseau und Locke. Ich erfuhr, dass Sie den Staat einen Vertrag nannten und die Entstehung eines Staates auf freiwillige, vertragsmäßige Unterwerfung des Bürgers unter eine Staatsgewalt zurückführten. Und hier gingen mir die Augen auf. Hat der moderne Mensch wirklich den Wunsch, sich zu unterwerfen? Für ein bisschen Schutz, ein bisschen einheitliches Recht und ein bisschen breiter, fundierte Wohlfahrt? Ja? Dann ist das Ducken, das Kriechen in einen Staat, die Bankrotterklärung des Menschen als soziales Individuum. Ist es das? Wahrhaftig, ich glaube es heute. Der Staat als Institution hat die Welt erobert. Die Erdoberfläche ist mit Staat wie mit Flechten überzogen. Wo ist noch kein Staat? Niemand kann mehr in keinem Staat leben oder leben wollen. Er kann staatenlos sein. Das heißt, ohne die Rechte eines Staatsbürgers, aber wo er auch hingeht, so weit ihn die Füße tragen, überall ist Staat. Mit welchem göttlichen Recht? Als der Staat sich ein Territorium zulegte und sich damit identifizierte, und als er seine Macht verselbstständigte, hatte er seine Unschuld verloren. Ich weiß, im heutigen Leben, 4 Milliarden Menschen, geht es nicht mehr ohne Staat und nicht mehr ohne Loyalität zum Staat. Aber das ändert nichts daran, dass wir erbärmliche Wichte sind. Das aber wollten die Amerikaner von 1783 nicht sein. Wer drängte denn nun eigentlich auf eine Gesamtstaatsgewalt? Die Offiziere drängten. Sie hatten, durch Stäuben, inzwischen preußischen Geist inhaliert. Ferner drängten die Verwaltungsleute, die mit zwischenstaatlichen Dingen zu arbeiten hatten. Dann drängten einige redlich besorgte Männer, die dem Wettlauf der einzelnen Staaten ins Innere des Kontinents ein Ende bereiten wollten. Denn seit dem Abzug der Engländer versuchte jeder der 13 Land an sich zu reißen, um groß zu werden. Vor allem aber drängten die Politiker. Zwei der treibenden Kräfte waren George Washington, der an Mount Vernon die Daumen drehte, und der ehrgeizige Alexander Hamilton, junger Rechtsanwalt in New York. Der Fortschritt ließ sich nicht mehr aufhalten. Im Mai 1787 versammelten sich in Philadelphia unter dem Vorsitz des alten Washington 55 Delegierte mit dem Auftrag, für die Vereinigten Staaten von Amerika eine Verfassung zu erarbeiten, die sie zu einer Nation zusammenschweißen konnte. Die 55 Delegierten waren prächtige, handfeste Leute. Weder die alten revolutionären Quengler waren darunter, noch mörderische Utopisten vom Typ Robespierre, die es sehr wohl gab. Brave Männer also, die Hälfte wie üblich Advokaten. Leider waren sie nicht vom Volk gewählt, sondern von den Regierungen einfach ernannt. Und das ist nicht viel. Diese Versammlung, um es von vornherein deutlich zu sagen, überschritt ihre Vollmachten gewaltig. Die 55 Herren erarbeiteten nämlich nicht, wie vorgesehen, einen Text auf der Grundlage der Konföderation, sondern setzten sie einfach außer Kraft, schufen eine Verfassung auf völlig neuer Basis, zum Glück, genehmigten sie auch gleich und unterschrieben sie. So wurde sie den 13 Unionsstaaten zur Ratifizierung zugestellt. In diesen turbulenten Sitzungen spielte Washington Bodennebel. Das heißt, er saß da und schwieg sich aus. Freilich, er war von Natur wortkarg, aber hier war es mehr. Überheblichkeit, die ihm unversehens das Ehr des Olympischen gab. Aber ganz so überrumpelt schnell, wie man es sich gedacht hatte, ging es nicht. Es dauerte noch eine Weile, bis alle so hypnotisiert oder so ermüdet waren, dass sie Ja und Amen sagten. Am 4. März 1789 wurde auf einem feierlichen Kongress die Verfassung proklamiert. Die 13 Staaten waren ein echter Staat geworden. Am gleichen Tage noch brachen die Kongressmitglieder zum ersten Mal die neue Verfassung. Sie nahmen dem Volk die lästige Bürde der Wahl eines Staatsoberhauptes ab und ernannten aus eigener, schöner Machtvollkommenheit kurzerhand selbst den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington. Unschuldig. Wie ein neugeborenes Kind traten die USA ins Leben. Sie waren in so einzigartiger Lage wie nach dem Zweiten Weltkrieg die DDR. Die Deutschen der DDR haben bekanntlich nie das Geringste mit Hitler zu tun gehabt. Sie haben keinem Juden je etwas angetan. Sie waren nicht in Stalingrad. Von Coventry haben sie nie etwas gehört. Die DDR war da noch gar nicht geboren. Sie ist an nichts schuld und niemandes Rechtsnachfolger. In dieser Lage waren die Amerikaner. Wer hatte die Indianermassaker auf dem Gewissen? Die Briten. Wer hatte die Schlachten geschlagen? Briten gegen Briten. Wer hatte die Hunderttausende von Sklaven herangeschleppt, die Briten. Das alles war passiert, ehe es die Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hatte. Das Banner der USA war ohne Flecken, wenn man von dem kleinen Verfassungsbruch absieht. Mit dieser Verfassung müssten wir uns nun eigentlich eingehend beschäftigen. Aber ich würde es lieber kurz machen. Wenn man Verfassungen so gründlich durchkaut, wie es Staatsrechtlern Freude macht, geht spätestens nach 10 Minuten das Sandmännchen um. Und das hat die amerikanische Verfassung nicht verdient, sie ist nämlich gut. Wie brav sie ist, sieht man daran, dass sie bis heute gehalten hat. An der Spitze der USA steht für jeweils 4 Jahre der Präsident, der zugleich Regierungschef ist. Er beruft seinen Stellvertreter, seine Minister, Secretaries of State, die Bundesrichter, Diplomaten und Leiter der Bundesämter. Er ist der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Einen Krieg zu erklären, ist jedoch nur der Kongress befugt. Der Kongress, das heißt die Gesamtheit der Volksvertretung, setzt sich aus 2 Häusern zusammen, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Sie haben keine Ähnlichkeit mit dem englischen Ober- und Unterhaus, sondern sind aus der Notwendigkeit entstanden, zunächst einmal alle 13 ursprünglichen Staaten gleichmäßig und ohne Ansehen ihrer Größe zu berücksichtigen, durch je 2 Senatoren. Das Repräsentantenhaus schuf den Ausgleich für die volkreichen Gebiete, die Zahl der Abgeordneten wurde entsprechend der Bevölkerungszahl vergeben. Alle Vertreter werden vom Volk gewählt, die Senatoren alle 6 Jahre, die Repräsentanten alle 2 Jahre. Die Befugnisse von Senat und Repräsentantenhaus sind sorgfältig aufgeteilt, so dass das Machtverhältnis Senat, Repräsentantenhaus, Präsident möglichst ausbalanciert ist. Auch gegen den höchsten Beamten, den Präsidenten, kann vorgegangen werden. Der Weg, im Falle schwerster Pflichtverletzung oder Eidbruch, ist dann, das Repräsentantenhaus klagt an, der Senat richtet. Hüter der Verfassung ist das oberste Bundesgericht. Es gibt eine Einrichtung, die uns Europäer leicht verwirrt. Die Wahl des Präsidenten durch die sogenannten Wahlmänner. Sie ist aus der Not geboren. Bei den riesigen Entfernungen in den USA, wo Maine von Georgia so weit entfernt ist wie Bonn von Moskau, schien es vernünftig, nicht einzeln die Ergebnisse jedes Wahlbezirks in die Hauptstadt einzusenden, sondern in jedem Staat Vertrauensmänner in allgemeiner und unmittelbarer Wahl zu bestimmen, die dann nach Washington auf die Reise geschickt wurden. Jedem der Staaten stehen so viele Wahlmänner zu, wie er Senatoren und Repräsentanten im Kongress hat. Heute im Zeitalter des Funks und des Computers ist das Prinzip natürlich überholt. Aber da der Stolz der Amerikaner auf jede Tradition im umgekehrten Verhältnis zu deren Reichtum steht, halten sie an diesem Zopf fest. Leider ist es nicht nur ein schmückender Zopf, sondern das gefährlich schwache Glied in der Verfassung. Die Wahlmänner sind nicht in allen Staaten der USA gesetzlich verpflichtet, ihre Stimme dem Kandidaten zu geben, für den sie beauftragt wurden. Überdies ist der letzte Wahlgang geheim. Es kann also passieren, dass durch Manipulation oder Charakterschwäche von Wahlmännern ein nicht gemeinter Kandidat siegt. Ist es vorgekommen? Sie fragen mich zu viel. Wozu überhaupt das ganze Theater? Wenn es alle Nase lang geschieht, dass beim Tode eines Präsidenten nicht ein neuer gewählt wird, sondern sein Stellvertreter ins Weiße Haus einzieht. War die Verfassung vielleicht doch nicht so gut? War Fultons erstes Dampfschiff vielleicht doch nicht so gut? Das ist die Antwort. Je nun, den Amerikanern gefiel Fultons Dampfboot damals großartig. Und die Geburt ihres Monsterstaates nicht minder. Nanu, ihnen gefiel es, dass ihre 13 Regierungen noch eine übergeordnete Huckepack aufgeladen bekamen? Vor Tische las man's anders, würde Schiller sagen. Das stimmt. Aber mit vollendeten Tatsachen zu leben, wandelt die Menschen. Was den Amerikanern jetzt ausgesprochen Spaß machte, war die Tatsache, dass jeder durch den Stimmzettel seines Glückes Schmied war. Mit einem Wort, dass jeder Einzelne mitregierte. Und das ohne jede Mühe. Ganz einfach so, indem er ein Kreuz machte. Wenn die Amerikaner nach Europa blickten, das alte Europa, mit seinen albernen Gottesgnaden-Königreichen, so schwoll ihnen die Brust. Das arme, geknechtete Europa. Amerika war die neue Zeit. Amerika besaß etwas, was sonst niemand besaß. Die Demokratie, die Volksherrschaft. Hier war nun wirklich jeder seines Glückes Schmied. Wirklich? Es gibt zum Lobe und zur Verteidigung der Demokratie drei landläufige Antworten, die je nach dem Intelligenzgrad wie aus der Pistole geschossen kommen. Da ist zuerst die Antwort, die der französische Gelehrte und Philosoph des 17. Jahrhunderts, Descartes, anbietet. Der gesunde Menschenverstand ist diejenige Sache in der Welt, die am besten verteilt ist. Dem widerspricht der Augenschein an allen Ecken und Enden. Descartes gibt zu, dass er einschränkend nur diejenigen meint, die unverbildet sind und ein gesundes Empfinden haben. Damit hebt er aber seine allgemeine Behauptung leider auf und macht sie wertlos. Denn dass Menschen mit gesundem Urteil ein gesundes Urteil haben, ist keine großartige Erkenntnis. Der große Philosoph des alten Griechenland, Aristoteles, hat dagegen in seiner Schrift Politik gesagt, da es für die Demokratie wesentlich ist, dass völlige Gleichberechtigung herrscht und da es hierbei allein auf die Zahl, die Quantität und nicht mehr auf die Qualität ankommt, ist die Folge, dass die Beschränkten und Unwissenden mehr Stimmen zusammenbringen als die Kritischen und Erfahreneren. Heute kommt noch die ungeheure Macht der Massenmedien hinzu, die durch Manipulieren von Nachrichten, ja allein schon durch geschicktes Präsentieren von fotogenen Gesichtern, die Masse des Volkes dirigieren können. Die zweite Antwort, die möglich und sehr beliebt ist, argumentiert so: Jeder ist dort, wo der Wille des Volkes strikt verwirklicht wird, wenigstens seines eigenen Glückes Schmied. Diese Antwort hat auf den flüchtigen Hörer noch nie ihre Wirkung verfehlt, in Wahrheit ist sie jämmerlich. Wenn der Wille von 51% Bürgern durchdringt, ist es für die übrigen 49% ein sehr schwacher Trost, dass sie auch mitstimmen durften. Ihr Wille, wie das Glück zu schmieden sei, wurde also nicht verwirklicht. Da man im Leben nicht zwei entgegengesetzte Meinungen gleichzeitig durchsetzen kann, steht die Demokratie wie jede andere Regierungsform vor der Notwendigkeit, den Willen eines großen Teiles des Volkes einfach zu ignorieren. Die dritte Antwort nun ist die weitaus vorsichtigste. Alle Bedenken gegen Quantität über Qualität mögen zutreffen. Aber zwei Vorteile der Demokratie lassen sich nicht leugnen, nämlich, dass bei keiner anderen Regierungsform eine Opposition sich so furchtlos melden kann und ferner, dass das Volk als Ganzes weniger leichtfertig mit Menschenleben umspringt und weniger besessen handelt, als es einzelne Machthaber oder Gruppen tun. Ich glaube, den ersten Teil der Antwort können wir vom Tisch fegen, seit uns Demokratien vorgeführt haben, wie sie furchtlose Opponenten an die Wand stellen oder ins Irrenhaus stecken. Aber der zweite Teil, der, den Sie wahrscheinlich benicken, ist weitaus interessanter. Im Jahre 399 vor unserer Zeitrechnung, als Athen Demokratie war, wurde einer seiner größten Söhne vor ein Volksgericht gestellt und der Verderbung der Jugend angeklagt. Sokrates. Jedermann wusste, dass die Anklage in dieser Form nicht stimmte. Aber das Volk hatte Sokrates spöttische Moralpredigten und Wortverdrehungen einfach satt und war wütend. Sokrates hielt, schon im Bewusstsein, dass es vergeblich sein würde, eine Verteidigungsrede, die zu dem Liebenswertesten gehört, was uns die Weltliteratur überliefert hat. Jedoch das Volk wollte nicht. Mit 30 Stimmen Mehrheit von 501 verurteilte es Sokrates zum Tode. Das ist eine sehr lehrreiche Geschichte. Keiner der geistig führenden Männer Athens hätte dieses Urteil gefällt. Keiner von ihnen wäre so intolerant, keiner so von Leidenschaften verhetzt gewesen. Jedoch Quantität ging vor Qualität. Die Mehrheit in einer Demokratie macht mit ihrem Beschluss nicht einen Vorschlag, sondern ein Diktat. Soll ich die Beispiele fortsetzen? Die Weltgeschichte bis auf den heutigen Tag ist voll von Dokumenten über das totale Versagen des Volksempfindens. Am 30. April 1789 trat George Washington sein Amt als erster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Man hatte als vorläufigen Sitz New York gewählt. Washington, von Süden kommend, überquerte die Bay in einer Barke. Sie war mit rotem Samt ausgeschlagen, der als lange Schleppe noch auf dem Wasser nachschleifte. Es sah alles ein bisschen nach Lohengrin und Bayreuth aus. Unter freiem Himmel leistete er vor einer großen Menge den Eid. Er dankte Gott, sonst niemanden. Und er reichte auch keinem die Hand. Nun konnte das Regieren also losgehen. Aber bis zum Ende des Jahres tat sich überhaupt nichts. Das entbehrt nicht der Komik. 9 Monate Untätigkeit einer frisch eingesetzten Regierung können nur 2 Gründe haben. Entweder sie ist hilflos und das Volk lebt auf eigene Faust, so gut es geht, oder sie hält vergeblich nach Arbeit Ausschau, wie ein neu niedergelassener Arzt nach Patienten. Fast traf das Zweite zu. Es galt nirgends einzugreifen. Die größeren Städte verwalteten sich selbst zu aller Zufriedenheit. Die Dörfer und Siedlungen kamen gut zu Rande. Die Farmen hatten keine Scherereien. Der Alltag sah aus wie immer. Die Schuster kloppten auf den Schuhen herum, die Schneider nähten braune und schwarze Bratenröcke, die Leutnants hämmerten den Soldaten preußischen Drill und steubensche Taktik ein, die Kontoristen saßen auf ihren hohen Schemeln und kritzelten die Geschäftsbücher voll. Es herrschte auch Friede. Wie hätte ein neugeborenes, unschuldiges Land auch so etwas Böses wie Krieg im Sinne führen können? Da war zum Beispiel früher mal, zur Zeit der Briten, die Indianerfrage gewesen. Die gab es gar nicht mehr vor lauter Friedensliebe. Der Kongress beschloss und verkündete, jeder Indianerstamm, der den Interessen der Vereinigten Staaten freundlich gegenübersteht, soll die Möglichkeit haben, sich diesem Bund anzuschließen, einen Staat zu bilden und seine Vertreter in den Kongress zu schicken. Das ist doch nun wirklich nobel. Eine Angelegenheit gab es allerdings, die die Sonne etwas verdunkelte. Und ausgerechnet sie war die einzige, die Washington sich selbst auf den Schreibtisch legte. Die Schulden. Sie betrugen 14 Milliarden Dollar. Genau genommen ging diese beängstigende Schuldenflut Washington nichts an. Sie war Sache der einzelnen Staaten. Sie und nicht die Bundesregierung hatten sie gemacht. Man kann sich vorstellen, wie die amerikanischen Bürger aus allen Wolken fielen. 100 Dinge hätte der Präsident an sich reißen können. Um die Schulden musste er noch einen weiten Bogen machen. Die Amerikaner hielten den Atem an und warteten auf den Knall, mit dem die Seifenblase platzen würde. Washington berief als erstes 4 Männer zu seinen Staatssekretären und übertrug ihnen die einzelnen Ressorts. Thomas Jefferson, der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, übernahm die Außenpolitik. Für das Heer und das Kriegswesen wurde General Knox verantwortlich. Seine rechte Hand Steuben. Randolph, ein vornehmer Herr aus Virginia, übernahm die Justiz und das Amt des Generalstaatsanwalts. Nun fehlte noch der Schatzsekretär, der statt eines Schatzes den Schuldenberg vorfinden würde. Washington erinnerte sich jenes dynamischen Rechtsanwalts aus New York, der schon beim Verfassungskongress Unmögliches möglich gemacht hatte. Alexander Hamiltons. Hamilton nahm die Berufung ohne Zögern an. Er war zu diesem Zeitpunkt gerade 32 Jahre alt. Vielleicht lag's daran. Er krempelte die Ärmel hoch und legte los. Zunächst erhob er Steuern, die an den Bund abzuführen waren. Washington sah, dass sie maßvoll waren und die kleinen Leute nicht betrafen, und unterschrieb. Das war ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es war ein wichtiger Versuchsballon für die Macht des Bundes. Dann kam der entscheidende Schachzug. Hamilton überredete eine Reihe von finanzstarken, sehr starken Männern, unter der Hoheit des Bundes eine Bank zu gründen, die er Staatsbank nannte. Sie sollte das alleinige Recht haben, eine neue Währung herauszugeben, die in allen 13 Staaten gesetzlich gültiges Zahlungsmittel und von der Bank garantiert werden sollte. Den finanzstarken, sehr starken Herren trat zwar der Angstschweiß auf die Stirn, aber je nun, sie unterschrieben. Washington setzte seinen Namen unter das Gesetz. Amerika hatte die Inflation beendet und eine neue Währung. Der nächste Schachzug war schon in vollem Gange. Er bestand darin, dass die Bundesregierung herrenloses Land zum Staatsland erklärte und zu Schleuderpreisen verkloppte. Die Folgen überblickte Hamilton durchaus. Er nahm sie in Kauf. Und die Schreie der Empörung über die Spekulanten und Währungsgewinnler ließ ihn kalt. Es eilte, er musste par force reiten. In Massachusetts allein wurden 9 Millionen Morgen losgeschlagen. Herr Minister Knox sicherte sich 1,5 davon und zahlte 21 Cent pro Morgen. 4 Millionen kaufte der gut situierte Herr Macomb im Bereich von New York für je 8 Cent. Ein Sir William Pulteney und einige holländische Banken legten ihr gutes, hartes Geld in 15 Millionen Morgen an. Auch Hamilton selbst beteiligte sich ein bisschen am Ontariosee. Ein Strom von Gold, Silber und Devisen floss in die Staatsbank. Hamiltons Rechnung war aufgegangen. Merken Sie sich, in den Vereinigten Staaten muss immer die Rechnung stimmen. Die Moral kommt später und von selbst. Eine böse Bemerkung. Ich werde Ihnen noch sagen, warum ich sie so wichtig nehme. Hamilton hatte damals bewusst den Gedanken, das Geldwesen zum Fundament der Vereinigten Staaten und der Macht der Zentralregierung zu machen. Das war der Hebel, der ihm zur Verfügung stand, und er setzte ihn an. Er war ihm adäquat, er war seines Geistes. Vom Geld her in Gang setzen, das ist seitdem tief verwurzelt im amerikanischen Menschen. Es ist der Stern von Bethlehem, der ihnen einst erschien und an den zu glauben sie bis heute verdammt sind. Das Bankkonto ist der Adelsbrief Amerikas geworden. Ein schäbiger, aber ein beweiskräftiger für einen Calvinisten, denn Gott ist mit den Reichen. Ist er wirklich so schäbig? Haben diese Männer nicht den Staat gerettet? Haben sie nicht das Land als Dank und Ausweis dafür bekommen? Hat nicht auch Otto von Wittelsbach für Barbarossa dasselbe getan? Hat nicht auch er als Dank und Ausweis dafür das Land Bayern bekommen? Sollte das eine wie das andere keinen Schuss Pulver wert sein? Sie fragen mich? Der eine hat mit seinem Leben den König gerettet, ohne auf Dank zu warten. Aus Treue. Der andere hat die Finanzen des Landes mit seinen Kröten saniert. Wer diesen Unterschied nicht begreift, ist eine Krämerseele. Ein Mann, der seine Stimme gegen diese zynische Etablierung eines Staates erhob, war Thomas Jefferson. Er erhob die Stimme leise, wie es seine Art war, aber schneidend. Eine schillernde Gestalt. Im Augenblick war er noch als Botschafter seines Landes in Paris. Ein teuer, aber salopp gekleideter Herr, ehemals, wie Sie sich erinnern werden, Advokat. Äußerst gebildeter Herr aus Virginia. Um von seinem Äußeren zu reden, groß, schmal, rothaarig, sommersprossig, mit leichter Aufwärtsnase und zu kurzer Oberlippe. Um von seinem Geistigen zu sprechen, idealistisch bis zur Schwärmerei. In der Theorie ein Bruder der Masse, in der Praxis ein reicher Aristokrat, träge und arbeitswütig zugleich. Er schrieb gut, er musizierte gut, er war ein ausgesprochen begabter Architekt. Einige der schönsten Landschlösschen Virginiens sind von ihm entworfen. Verliebt in die Menschenwürde und die Duldsamkeit, begeistert für Liberté, Égalité, Fraternité, blind für die Scheußlichkeiten der Französischen Revolution. Ein begnadeter Mann, ein unheilvoller Mann, ein kluger Kopf, ein Dummkopf. Wenn Sie können, machen Sie sich daraus ein Bild, schwer ist es nicht. In kleinerem Maßstab ist die Welt auch heute noch voll davon. Jefferson hasste Hamilton. Hamilton seinerseits gähnte, wenn Jefferson seine Gesänge anzustimmen begann. Der große alte Mann Washington saß dabei und hörte stumm zu. Wie die drei so dasaßen, ahnten sie nicht, dass sie, die Urheber der politischen Parteien Amerikas werden würden. Hamilton und Washington der heutigen republikanischen, Jefferson der demokratischen. Politik in des Wortes suspekter, demagogischer Bedeutung hatte es bisher nie gegeben. Richtig. Aber nun ist der Staat da. Faust hat sich dem Pudel verschrieben, dessen Kern wir seit Goethe kennen. 1793 wurde George Washington zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt. Er war nun über 60, körperlich gealtert, geistig resignierter. Da waren immer noch die englisch besetzten Forts im Hinterland und da waren noch die ungeklärten, lebenswichtigen Handelsfragen. Im Sommer 1794 schickte Washington seinen Vertrauten John Jay nach London, der auch tatsächlich mit einem Vertrag nach Hause kam. Die Vorbesatzungen zogen ab, aber von freier Schifffahrt, freiem Seehandel war nicht die Rede. Der großen Mehrheit der Amerikaner war der Vertrag mitsamt John Jay egal. Aber die Städte, und fast alle großen Städte waren Häfen, die Städte mit ihren Unternehmern, Importeuren, Exporteuren, Fabrikanten und Reedern wandten sich von Washington ab. Die Forts interessierten plötzlich nicht mehr, Washington war ein Trottel. Sic transit gloria. Washington war Schnuppe. Er trat sang- und klanglos ab. Was hinterließ er? Eine gähnende Leere. Der einfache Bürger konnte sich gar nicht vorstellen, dass es den Alten nicht mehr gab. War Washington nicht Amerika? War er nicht der Vater des Vaterlandes? Blödsinn. Dieser Mann schrieb eine Zeitung, und es war pikanterweise die seines Schwiegersohnes, dieser Mann war die Quelle allen Missgeschicks unseres Landes. Wenn es jemals Augenblicke gab, sich zu freuen, dann jetzt. 1976, anlässlich der 200-Jahr-Feier zur Unabhängigkeit, ehrte der amerikanische Kongress Washington, indem er ihn zum Sechs-Sterne-General ernannte. Wahrhaftig, sie wagten es. Ein Haufen von zivilen Ignoranten und gescheiterten Militärs hatte die Güte, Washington zu befördern. Fast ist mir der Presselümmel lieber, der jenen Zeitungsnachruf schrieb. Man könnte den neuen Präsidenten mit einem neuen Kapitel beginnen, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Aus der Wahl ging John Adams hervor, den schon Washington zu seinem Stellvertreter ernannt hatte. Es ist jener John Adams, der seit Beginn dabei gewesen war, sozusagen alter Kämpfer. Ein inzwischen ruhig und besonnen gewordener älterer Herr. Ein zeitgenössisches Porträt zeigt ihn, das weiße Haar in Locken gelegt, mit schmaler Nase und zu kurzer Oberlippe. Sie können ja schließlich nicht alle von Natur eine zu kurze Oberlippe gehabt haben. Der Verdacht liegt also nahe, dass ab 60 die Zähne rar wurden. Aber sonst schien es ihm gut zu gehen. Er hatte Hängebacken und um seinen kleinen Mund spielte ein leicht ironischer Zug. John Adams war von Haus aus Jurist. Sie alle damals, die eine Rolle spielten, waren keine Männer hinter dem Mond. Adams war Gesandter in London gewesen und wird dort in der Gesellschaft gewiss eine gute Figur gemacht haben. Er war einst auch mutig gewesen. Er war es, der die im Massacre of Boston angeklagten britischen Soldaten vor Gericht zu verteidigen gewagt hatte. Na und so weiter. Was ein anständiger Mann so tut, der keine Angst hat. Sie werden sich fragen, warum ich John Adams so eingehend beschreibe. Offen gestanden, weil es sonst nur wenig zu berichten gibt. In den Geschichtsbüchern werden Sie zwar des Langen und Breiten über einen kleinen französisch-amerikanischen Krieg unter John Adams lesen können, ich empfehle Ihnen jedoch, es bleiben zu lassen. Zum Schluss tat John Adams noch etwas recht Harmloses, das jedoch für alle Zeiten in die Geschichte einging. Er verlegte den Sitz des Präsidenten und der Bundesregierung von Philadelphia in ein kleines Nest. Dieses Nest war kein Dorf, es war sozusagen eine Stadt im Rohbau. George Washington hatte einst seine Liebe an diese Walhalla-Stätte gehängt. Ihm hatte etwas von Ruhmeshalle, von Pantheon und römischer Klassik vorgeschwebt. Er hatte auch Geld hineingesteckt und vor Jahren schon den Grundstein zu dem Kapitol gelegt. Inzwischen waren einige Prachtbauten fertig geworden und der Kongress beschloss, mit diesem Umzug zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einen sichtbaren neuen Anfang zu machen und zugleich ein Zugeständnis an den Süden, dem, wie heute den Bayern die Saupreußen, mit dem Nordstaatler Adams und dem nordstaatlerischen Philadelphia langsam reichten. Sie nannten dieses einstweilen noch etwas Potjomkinsche Dorf nach seinem Gründer Washington. Inzwischen ist daraus der Nabel der Welt geworden. Damit verabschiedete sich John Adams, der zeitlebens geglaubt hatte, ein besserer Präsident gewesen zu sein als George Washington. Nun können wir mit gutem Gewissen ein neues Kapitel beginnen, denn Amerika begann es auch. Jefferson kam. Bitte legen Sie nun die dritte CD ein. CD Nummer 3. Zum ersten Mal erlebten die Amerikaner eine Präsidentenwahl mit dem ganzen Hader, den Lügen, den Propagandaparolen, der ideologischen Verteufelung und Verhetzung, die unausweichlich sind, wenn Parteien in der Institution Staat das Machtinstrument sehen, das sie in die Hand bekommen müssen. Da es das Wesen einer Ideologie ist, sich nicht am Leben auszurichten, ist der Staat das einzige Instrument, mithilfe dessen man das Leben nach der Ideologie ausrichten kann. Der Wahlradau ging nicht so sehr von den Föderalisten, nicht nach heutigem Sprachgebrauch Gegner der Bundesmacht, sondern gerade umgekehrt Anhänger aus, als vielmehr von der Gegenseite, die von Jefferson zu einer regelrechten Partei organisiert worden war. Im ersten Wahlgang schied John Adams aus. Nach sage und schreibe 35 Wahlgängen siegte endlich Jefferson. 1801 trat er sein Amt an. Natürlich geschah es auf typisch volksbeglückende Weise. Er benutzte nicht die Staatskutsche, sondern marschierte zu Fuß durch die dörflichen Straßen zum Kapitol. Nachdem er noch ein paar andere Mätzchen praktiziert hatte, wurde er ganz normal. Zur großen Enttäuschung seiner Parteigänger, die erwartet hatten, dass die Marseillaise die neue Nationalhymne werden würde. Nachdem er sich, seiner Kultur entsprechend, im Weißen Haus aufs Beste eingerichtet hatte, ging er an die Arbeit. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass man ohne Macht nicht regieren kann, worauf er erst einmal sein Hauptprinzip, Entmachtung des Bundes, über Bord warf und ihm postwendend auch gleich ein anderes Ideal hinterher schmiss, das er einst gegen Washington und Hamilton bis aufs Blut verteidigt hatte, nämlich seine Überzeugung, dass der Bund nur so viel Handlungsfreiheit habe, wie sie die Verfassung ausdrücklich nenne. Washington hatte es anders gelesen. Die Bundesregierung habe alle Rechte, die ihr durch den Text der Verfassung nicht ausdrücklich genommen seien. Es trat ein Ereignis ein, für das er die neu interpretierte Handlungsfreiheit schleunigst in Anspruch nahm. Er erfuhr, dass Spanien seine Besitzungen am Mississippi und in Westflorida unter dem Druck Napoleons in einem Geheimvertrag an Frankreich abgetreten habe. Franzosen im Süden und Westen und Franzosen vielleicht bald in Kanada. Das krempelte auch die heißeste Liebe zur Marseillaise in Jefferson um. Sollte die Welt vielleicht doch nicht so schön und der Mensch doch nicht so gut sein? Hier nun endlich wurde aus Saulus ein Paulus, aus dem Jefferson beinahe ein Hamilton. Sein erster Gedanke war klassisch amerikanisch. Das muss mit Geld hinzukriegen sein. Jefferson trug die Sache, immer schön mit leiser Stimme, mit vielen Abschweifungen und geistreichen Sentenzen, dem Kongress vor. Was er wollte, war nichts weiter, als bei Napoleon mal in aller Unschuld anzufragen. Das erlaubte man ihm. Es reiste ein Mann hinüber, der später selbst Präsident werden sollte, James Monroe. Jefferson gedachte, 50 Millionen Frauen locker machen zu können und schärfte Monroe ein, notfalls 40 Millionen allein für die Hafenstadt New Orleans zu bieten. Diese Stadt war imstande, den ganzen Südwesthandel Amerikas lahmzulegen. Monroe, der sicherlich Tage und Nächte lang seine Rede repetiert hatte, denn er war kein Mann, der sich auf dem Parkett leicht zurechtfand, trat also vor den gefürchteten ersten Konsul Bonaparte. Seinem Ruf entsprechend schien Napoleon bereits genau informiert, auf dem Büroplan lag die Landkarte der Vereinigten Staaten. Die Audienz war kurz. Monroe holte gerade tief Luft, da war praktisch schon alles vorbei. Napoleon holte seine Pranke aus dem Westenausschnitt, legte sie auf die Landkarte und sagte: Einzelheiten interessieren mich nicht, alles oder nichts, 60 Millionen Francs, au revoir. Monroe blieb vor Glück sprachlos. Ein Adjutant führte ihn zur Tür, wie man einen verdatterten Vater hinausbegleitet, der soeben die Nachricht über die Geburt von Drillingen erhalten hat. Jefferson war begeistert. Jetzt musste also das Geld irgendwo her. Er wusste, dass er mit dem Kongress nicht rechnen konnte. Man kann Kaufleuten, Anwälten, Plantageherren nicht klarmachen, warum sie 15 Millionen gute Dollar für Wüsten und Wildnisse zahlen sollten. Er musste also den Kongress vor die vollendete Tatsache stellen. Aber wie? Und hier nun tat Jefferson etwas Außerordentliches. Er brach die Verfassung, er unterschrieb den Staatsvertrag, ohne ermächtigt zu sein. Der nächste Schachzug, der seinen Stuhl retten musste, war ebenso gerissen wie simpel. Ehe die Öffentlichkeit erfuhr, was der Präsident getan hatte, legte Jefferson in Eile dem Senat als zuständigen Gremium den Vertrag unter der schlichten Bezeichnung eines einfachen Handelsabkommens vor. Er habe doch bloß etwas gekauft, nicht wahr? Und das darf ein Präsident, nicht wahr? Immer schön mit leiser Stimme und vielen Abschweifungen paukte er das Handelsabkommen durch. Dann wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Was war eigentlich los? Wenn Sie einmal den Atlas aufschlagen, so wird Ihnen schlagartig klar werden, was geschehen war. USA, das bedeutete bisher einen Küstenstreifen von einigen hundert Kilometern Breite von Boston bis Florida. Ein Netz von Kapillaräderchen bildeten die Farmer und Settler, die nach Westen eingesickert waren. Der riesige Kontinent war im atlantischen Osten nicht mehr als angekratzt. Faktisch bedeckten die Vereinigten Staaten eine Fläche wie Frankreich. Napoleon verzehnfachte das französische Imperium um den Preis von Hunderttausenden von Toten und um den Preis der völligen Verarmung Europas. Jefferson verzehnfachte die Vereinigten Staaten ebenfalls. Ohne einen Toten. Napoleons Reich brach zusammen, Jeffersons Reich hielt. Es reichte, nun anerkannt, vom Atlantik fast bis zu den Rocky Mountains, vom Golf von Mexiko bis zu den Quellen des Mississippi am oberen See. Aus dem ungehorsamen Sohn Englands mit seinem Streifchen Küste war ein Koloss von fast 2 Millionen Quadratkilometern geworden. Aber ein leerer Koloss. Ja, noch ein leerer Koloss. Doch in 100 Jahren würde er gefüllt und das Arkadien der weißen Menschen sein. Jefferson hatte schon immer von diesem Arkadien geträumt. Vorher würde man sich noch mit den Indianern auseinandersetzen müssen. In melancholischen Stunden ahnte er, wie dieses Auseinandersetzen nur aussehen konnte. Nun, es würde ihn nicht mehr treffen. Er war jetzt über 60 Jahre alt. Sollten es andere tun. Als Jefferson 1805 zum zweiten Mal gewählt wurde, hatte sein Schatzsekretär Gallatin die ganze Schuld von 15 Millionen Dollar bereits abgetragen. Durch New Orleans blühte der Handel mit Mexiko auf, durch Spekulationsverkäufe und Zölle schwoll die Kasse an. Lauter Maßnahmen, die Jefferson an Hamilton so verabscheut hatte. Der Herr der Zukunft ist, wer sich wandeln kann, nicht wahr? Hatte er sich eigentlich gewandelt? Nicht freiwillig. Und nicht durch eigenes Reifen, gewiss nicht. Das Leben hat ihm die Flausen ausgetrieben, das war's. In Frankreich wäre aus ihm ein Mittelding zwischen Graf Mirabeau und Danton geworden. Vor 20 Jahren hatte er einmal gesagt, jede Generation sollte ihre Revolution erleben. Er konnte dem Schicksal dankbar sein, dass er keine Revolution zu erleben brauchte. Jede hätte ihn innerlich zerbrochen, denn er war darin ein Kind, das bei der Zerstörung seiner Puppe bitterlich weint. So, wie nun alles gekommen war, konnte er mit sich und der Welt in Frieden sein Amt 1809 in die Hände des nächsten Präsidenten legen. War er ein großer Mann? Weiß der Teufel, wie das Schicksal es fertiggebracht hat. Ja, er war ein großer Mann. Und er wäre in den Gehirnen der Heldensammler ein noch viel größerer. Er wäre ein Napoleon. wenn er damals statt mit 15 Millionen Dollar mit 100.000 Gefallenen bezahlt hätte. Sie glauben es nicht? Ich glaube es. Der nächste Präsident sah ganz so aus, als würde er eine Verschnaufpause werden, in der wir uns einmal im Alltag der Amerikaner ein bisschen in Ruhe umsehen könnten. James Madison, zu dessen Unsterblichkeit am meisten der Madison Square Garden mit Jack Dempsey, Max Schmeling und Cassius Clay beigetragen hat, war 58 Jahre alt, als er vierter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Als junger Mann war er bei der Unabhängigkeitsbewegung dabei gewesen, dann bei der Verfassungsgebung Virginias und schließlich als Staatssekretär unter Jefferson. Ein offenbar kluger Mann. Sonst wäre seine Laufbahn nicht zu erklären, denn Ellbogen hatte er nicht. Er war klein, unscheinbar und schüchtern. Der richtige Mann, um vom Kongress überspielt zu werden. Der Kongress war es auch, der ihn 1812 nach drei ruhigen Jährchen in ein lächerliches Abenteuer stürzte. Also aus unserer Pause wird leider nichts. Wie es begann, ist heute fast unverständlich. England beschränkte immer noch den Überseehandel, zugegeben. Aber die USA waren bisher nicht daran gestorben. Der Kontinent war im Norden, in Kanada, noch Englisch, zugegeben. Aber sich das wegzuwünschen, waren nicht nur Träume, sondern auch sehr kriegerische Träume. Die Wahrheit ist, dass die USA sich an die berauschenden Erfolge Napoleons anhängen wollten. Zu diesem Zeitpunkt gehörte dem Usurpator bereits das ganze europäische Festland und er war auf dem Marsch nach Moskau. Sein nächstes Ziel würde dann wohl England sein. Da musste man sich rechtzeitig an seine Rockschöße hängen. Madison wurde eine lange Liste angeblich von England gekaperter Schiffe vorgelegt, die gefälscht war, so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein Teil der Abgeordneten lachte ganz offen. Madison lachte nicht. Ihm war unheimlich zumute. Er konnte nichts gegen die Warhawks, die Kriegsfalken, ausrichten, von denen der Kongress voll war. Um einem eventuellen Irrtum vorzubeugen, muss ich hinzufügen, dass die Warhawks nicht Rechte, sondern Linke waren. Die Demokraten, wie sie sich jetzt nannten, beherrschten das Repräsentantenhaus. Unglaublich, aber wahr. Amerika erklärte England den Krieg. Im selben Moment, als Napoleon in Russland besiegt war, fühlte England sich frei und warf seine Truppen nach Amerika hinüber. Es hätte eine Katastrophe werden können. Während einige amerikanische Regimenter eine ihrer dümmlichen Invasionen nach Kanada versuchten, landeten die Briten in der Potomac-Bucht, stürmten auf Washington los und brannten es nieder. Die Warhawks sind, wie ich Ihnen versichern kann, nicht mitverkohlt. Der Ausgang des Abenteuers wäre übel gewesen, wenn nicht das Schicksal beschlossen hätte, dem lächerlichen Anfang des Krieges ein ebenso lächerliches Ende daran zu setzen. Der Zar überredete auf dem Wiener Kongress England, mit den USA Frieden zu schließen. Nach einem Motto, das nach Siegen über Diktatoren sich mehr und mehr Beliebtheit erfreut: Friede, Friede. Der Bösewicht ist weg und wir übrigen sind gut und die Welt ist schön. Am Heiligabend 1814 wurde in Gent der Friede geschlossen. Selbstverständlich nannte er sich ewiger Friede. Das haben Frieden so an sich. Die nächsten Jahre brachte das amerikanische Löwenbaby damit zu, seine Wunden zu lecken und Washington wieder aufzubauen. 1817 übergab Madison nach zweimaliger Amtszeit seinen Stuhl einem alten Bekannten von uns, James Monroe. Er regierte, der letzte der virginischen Linie, bis 1825. Später nannte man diese Zeit »The Era of Good Feeling«, die glücklichen Jahre. Das waren die Jahre, als Beethoven seine 9. Sinfonie komponierte, als Goethe die Marienbader Elegie erlebte, als Caspar David Friedrich den Mondaufgang über dem Meer malte, als Champollion das Geheimnis der Hieroglyphen entzifferte, als durch Berlin der erste Pferdeomnibus fuhr und die Linden zum ersten Mal im Gaslicht erstrahlten. Das hört sich auch nach Good Feeling an, nicht wahr? Es waren überall glückliche Jahre. Naja, sagen wir, ziemlich glückliche. Wie kommt das? Es kommt, wenn nichts weltgeschichtlich Heroisches geschieht. Das sind jene Atempausen, in denen die Nemesis ein Nickerchen macht. Auch Völker müssen sich einmal die Hausjoppe anziehen und unter die Leselampe setzen, während auf dem Kachelofen die Bratäpfel schmoren. Ein bisschen ist es vielleicht hausbacken und spießig, aber nur ein bisschen. Nur Schwächlinge wollen dauernd Helden sein. Renan nannte diese Jahre auch für Frankreich die glücklichsten. Es ist der 7. Tag, der Sonntag, an dem alles geschlossen ist. Im Atemholen, hat Goethe einmal gesagt, sind zweierlei Gnaden. Die Luft einziehen, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt. So wunderbar ist das Leben gemischt. Das Furchtbare ist, dass die Amerikaner, solange sie existieren, immer nur inhaliert haben. Im alten Europa begann damals die Windstille der Biedermeierzeit. Die Uhren rasten nicht mehr, die Zeit flog nicht mehr. Man entdeckte die kleinen Freuden wieder, die Pelargonien auf dem Fensterbrett, die lange Tabakspfeife, den Sonntagskuchen, den Mond über den Dächern, die Rehe am dunklen Waldrand. Man fühlte wieder, dass der Höhenflug eine Sache des Gemütes und nicht der Fäuste ist. Ist das Glück? Das ist ganz gewiss jenes Glück, das Gott gemeint hat. Gloire kommt aus dem Lärm, Glanz aus der Stille, auch das wirklich bewusste Leben. Je älter ich werde, desto sicherer weiß ich, dass man nur in den wenigen Stunden, in denen man von der Freude zu leben, wie von einem Blitz getroffen wird, wirklich lebt. Wie viele sind das? Ich glaube, dass ein Rotkehlchen länger lebt als wir. Für Amerika, das immer ruhelos war, bedeutete Good Feeling etwas anderes. Es hatte ein Ferien vom Staat-Gefühl und konnte nun wieder ungestört Pläne schmieden. Alle Amerikaner dachten Tag und Nacht an die Zukunft. Alle standen unter dem Starkstrom der Erwartung. New York war nun schon eine große Stadt und man sah es ihr an. Vom Hudson-Fluss aus konnte man sehen, wie lang es sich hinzog. Es füllte schon fast die Manhattan-Insel bis zum Harlem River. Im Hafen lagen die Atlantiksegler, die den Reichtum brachten. Aber auch von Norden aus dem Binnenland kamen Schiffe an, Lastkähne voll Salz, Korn, Kohle und Holz, denn soeben war der Erie-Kanal fertig geworden, der die großen Seen mit dem Hudson verband. Ein schmaler Kanal, doch ein stolzes Werk. Treidelpferde zogen die Schiffe zwischen den Feldern und Wäldern und durch Schleusen über 600 Kilometer. Boston wirkte da direkt etwas zurückgeblieben. Das kommt davon, wenn man zu konservativ ist. Auch mit Philadelphia und Richmond war es noch nicht weit her, und Washington sah mehr wie ein Ausstellungsgelände aus als eine gewachsene Stadt. Natürlich, die Prachtbauten waren eine Reise wert. Das Kapitol konnte sich mit der St. Paul's Cathedral von London messen. Eine Sitzung im Repräsentantenhaus zu erleben, war unvergesslich, wenn auch die hartgesottenen Hinterwäldler nie ganz den Verdacht los wurden, dass die Burschen im Grunde alle Tagediebe waren. Aber das Schauspiel war schon überwältigend. Der Saal mit der gewaltigen Kuppeldecke und die Reihen der Marmorsäulen hatten wohl nur noch im Pantheon des antiken Rom ihresgleichen. So sah es in den Städten an der Küste aus. Vor kurzem konnte man noch sagen, der Rest ist Schweigen. Auch das stimmte längst nicht mehr. In den kleinen Städtchen landeinwärts saßen auch die Ärmeren fast alle auf ihrem eigenen Fleck Erde und in ihrem eigenen Häuschen. Und hier fassten auch die Neueinwanderer schnell Fuß. Man fühlte sich gesichert und stark. Pioniere hatten diese Hunderte von bescheidenen Orten gegründet und als Pionier fühlte man sich immer noch. Man besaß ein Drugstore oder eine Bäckerei oder ein Tuchgeschäft oder eine Pferdeausspannung oder man war sogar Advokat oder Arzt oder man arbeitete im Dienste der Gemeinde, man war Stadtschreiber oder Sheriff und die Söhne von diesem und jenen, dessen Sinn nach hohem stand, studierten vielleicht in Harvard oder Yale. Mr. Harvard und Mr. Yale hatten sie einst als eine Art Fachschulen gestiftet. Aber jetzt waren es Universitäten, die für das Land die Wissenschaftler und Gelehrten schon in eigener Produktion auswarfen. Wenn die Söhne in den Ferien nach Hause kamen, die Reise dauerte tagelang, dann sah das Städtchen in ihnen neidlos die künftigen großen Männer. Vorausgesetzt allerdings, sie zogen die alte Kluft an, griffen mal schnell zu Nagel und Hammer oder halfen die Pferde ausspannen. Und sonntags gab es Truthahnbraten. Man saß in der geschonten guten Stube, auf dem Tisch noch das blütenweiße Leinen, und zum Abschluss des köstlichen Mahls gab es Plumpudding, jenes Monstrum zwischen Paste und Kuchen, wie es Präsident Monroe, der Glückliche, jeden Tag essen durfte. Auch hier also sieht das Good Feeling idyllisch aus. Es täuscht. In Wahrheit waren alle diese Menschen voll von Tatendurst. Auch hier tänzelten alle nur auf der Stelle, wie Rennpferde, die nicht zu lange im Stall stehen dürfen. Im Norden blieben diese kleinen Orte noch eine Weile so. Im Mittelteil und im Süden trat eines Tages eine Umwälzung ein. Ein Startschuss fiel. Der Starter war ein junger Mann namens Ailey Whitney. Er besuchte nach einem Studium in Yale, da haben wir es, eine freundliche ältere Bekannte auf ihrer Baumwollplantage in Georgia. Dort bei der alten Dame hörte er von der Mühsal der Baumwollaufbereitung. Das Schlimme war das Entkernen, es ruinierte die Finger. Ein Sklave schaffte, wenn er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang arbeitete, 1 Pfund Baumwolle. Es lag an der einheimischen, harten Pflanzensorte. Ailey grübelte ein paar Nächte darüber nach, dann ging er in die Werkstatt der Farm und begann zu basteln. Als er aus dem Schuppen herauskam, hatte er die Baumwollentkernungsmaschine erfunden. Er brachte das erste Exemplar, einen nicht besonders großen, simplen Holzkasten mit Kurbel, gleich unter dem Arm mit. Anschließend führte er ihn vor. Er leistete etwa so viel wie 1 Dutzend Arbeiter in der gleichen Zeit. Man hat nicht gehört, dass Whitney reich wurde. Das wurden andere. Viele. Und sehr, sehr reich. Die Maschine arbeitete bald so schnell, dass die Pflöger kaum nachkamen. Die Farmer begannen, Land hinzuzukaufen, denn Baumwolle erschöpft den Boden schnell. Bald hatten die Plantagen den Gürtel der kleinen Städte erreicht und okkupiert. Das Leben krempelte sich um. Neger zogen ein, die einheimischen jungen Männer wechselten die Berufe, gutes, schnelles Geld lockte, Geschäfte vergrößerten sich, neue schossen aus der Erde. Aus den Pflanzern wurden Großunternehmer. Vor kurzem hatte die Baumwollausfuhr noch 2000 Zentner betragen, jetzt betrug sie 300.000. Hören Sie, wie die Kasse klingelt? Aus dem weiten Vorland der alten Staaten wurden neue, selbstständige Mitglieder des Bundes. Es entstand Kentucky. Es entstanden Tennessee, Alabama, Ohio, Illinois, Louisiana, Indiana und Mississippi. Alle 5 oder 10 Jahre prangte ein neuer Stern im Sternenbanner. Es ging mit Riesenschritten vorwärts. Es war aufregend, very good feeling. Die alten Leute, die das alles erkämpft hatten, wurden ein bisschen überrollt. Aber wo werden sie das nicht? Alles drängte jetzt nach Westen. Die Unternehmer schoben automatisch die Welle der Pioniere und Siedler vor sich her. Es gab sehr viele Leute, die sich in den alten Orten nicht mehr wohlfühlten. Sie vermissten das einfache Leben, in dem man sich ebenso einfach zurechtfinden konnte. Sie beschlossen, Haus und Hof zu Geld zu machen und aufs Neue aufzubrechen. Auch für die Scharen von europäischen Einwanderern, die jährlich zu Tausenden hereinströmten, war der Zug nach Westen die beste Lösung. Unter Monroe kamen besonders Hessen, Pfälzer und Badener, die nach den napoleonischen Kriegen schlimme Hungerjahre durchlitten hatten, in das Land, in dem angeblich Milch und Honig floss. Emerson, Dichter und Unitarierprediger, schrieb über sie: »Die Deutschen sind für Amerika nur dazu da, um den Boden zu düngen. Sie kommen herüber, bestellen Land und legen sich dann hin, um selbst ein Stückchen grünen Rasens zu werden. Das ist ihre Kulturaufgabe für Amerika.« Stellen Sie sich einen ähnlichen Ausspruch aus dem Munde Bismarcks vor. Sie verstanden oft kein Wort Englisch. New York konnte leicht mutlos machen, jedoch ein paar hundert Kilometer weiter kehrte die Zuversicht zurück. Man war in Pennsylvania, wo man wieder die ersten deutschen Laute hörte. Das war, als wäre man erwartet worden. Das gab ein gutes Gefühl. Sie waren auch wirklich erwartet worden. An den Mauern klebt ein Anschlag, der uns erhalten ist in deutscher Sprache. Für westliche Einwanderer. Jowa-Land. Im Tale des Des Moines-Flusses. Es folgt eine Kartenskizze. 1 Million Acker. Zu verkaufen gegen Kredit von der Des Moines Navigations Company. Ein endloser Zug von Reitern und Planwagen wälzte sich gen Westen. Fast alle nahmen die neu erbaute Nationalstraße von Potomac nach Wheeling am Ohio. Dann begann der Weg ins Ungewisse. 10 Jahre vorher wäre es noch für viele der Weg in den Tod gewesen. Sie wären direkt in die Pfeile und Tomahawks der Indianer gerannt. Es waren die Jahre des Tecumseh-Aufstandes. Nun war alles vorüber. Der große Trek ging nicht mehr auf Leben und Tod. Ich fürchte, dass der Name Tecumseh keine Erinnerung in ihnen weckt. Er war der Kriegshäuptling der Shawnee aus South Carolina. Der Weidegründe beraubt, der Büffelherden beraubt, waren die Shawnee nordwestwärts gewandert, immer weiter gehetzt, immer in Sorge um die Nahrung, immer auf der Flucht vor den Gewehren der Weißen. Jetzt, unter Tecumseh, waren sie am oberen Ohio angelangt. 1000 Kilometer zurück lag ihre alte Heimat. Es genügte nicht, die Weißen kamen nach. Sie konnten das Land zwar gar nicht füllen, aber sie wollten es haben. Wem gehörte es? Später hat der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einmal das Urteil gesprochen, dass ein Indianer durch Abstammung und von Geburt fremdrassig ist und grundsätzlich kein Staatsangehöriger der USA sein kann. Die Siedler zogen mit der Kaufurkunde in der Tasche hinter den Shawnee her. Der Gouverneur des Indianerterritoriums, der berüchtigte William Harrison, hatte auf eigene Rechnung riesige Ländereien von den Indianern gekauft. Bitte stören Sie sich nicht daran, dass die Indianer angeblich keine Besitzrechte hatten. Er tat das auf einfache Weise. Er lud Stammesälteste ein, machte sie betrunken und ließ sie für eine Flasche Schnaps den Kaufvertrag für, nun sagen wir, 10 Quadratkilometer Land unterzeichnen. Die Alten verfielen in Lethargie, die Jungen tranken. Der weiße Pädler, der Hausierer mit seinem Planwagen und seinem abgetriebenen Klepper, streifte durch die Indianerdörfer unter den Ballen von Baumwolldecken und Tabak heimlich die Whiskyfässer. So war die Lage, als Tecumseh sich entschloss, den Kampf aufzunehmen. Was für ein Entschluss war das? Das Gewehr zu nehmen, seine Krieger Pfeil und Bogen angreifen zu lassen? Aufzubrechen? Wohin? Gegen wen? Zu viele Feinde, zu viele. Tecumseh hätte schon die Einigung der Stämme nicht geschafft ohne seinen Bruder, der eine geradezu hypnotische Redegabe besessen haben soll. Wie lang der Weg war von der ersten Rede bis zum Laden der ersten Kugel, wer kann das nachfühlen? Ein Weg voller Kreuzstationen. Hörten die Weißen schon das Knistern? Sie mussten es hören, denn die Peddlers wurden zum ersten Mal verjagt, die Pelzhandelsstationen verödeten, kein Indianer kam mehr mit Fellen, jeder Handel hörte auf. Die Amerikaner wurden nervös. Auch Registrierkassen haben Nerven, es genügte. Gouverneur Harrison erschien eines Tages plötzlich vor dem Dorf der Shawnee und überfiel es. Die Brüder Tecumseh waren nicht unter den Toten. Als Harrison Erfolgsmeldung nach Washington machte, nannte man ihn den Helden von Tippecanoe. Das Maß war voll. Tecumseh rief die Krieger der Nachbarstämme zusammen, es werden 1000 oder 2000 gewesen sein. Während sein Bruder, der Prophet, mit Engelszungen redete und die Krieger beschwor, einig zu sein und an ein glückliches Ende zu glauben, befielen Tecumseh wieder Zweifel. Er fürchtete nicht den Tod. Er fürchtete, Fehler zu machen, die das Ende bedeuten würden. Er rang sich dazu durch, sich den kanadischen Engländern zu offenbaren. Er bat um Hilfe, er beschwor sie. Die Briten sagten tatsächlich zu. Die beiden Verbündeten vereinigten sich am Ufer des Ontariosees. Die Spione meldeten es dem Gouverneur. Gouverneur General Harrison rückte mit starkem Heer vor. Tecumseh nahm die Schlacht an. Es sah gut aus. Und dann kam das Verhängnis. Der Prophet, der eine Abteilung führte, setzte sich in blindwütigem Hass gegen die Weißen über einen Befehl seines Bruders hinweg, griff zu früh an und verriet dadurch die ganze Strategie der Umklammerung. Gott war mit den Amerikanern. Unter den Toten lag auch Tecumseh. Irgendein Verrückter nannte später eine Stadt in Nebraska nach ihm. So war das damals gewesen. Seitdem herrschte Friedhofsruhe. Die großen Tracks brauchten nicht mehr viel zu fürchten. Wirklich glückliche Jahre. Wenn die Amerikaner unter das Soll und Haben dieser Zeit die Buchhalternase setzten, ging die Rechnung zufriedenstellend auf. Auch ganz Florida gehörte nun ihnen. Monroe hatte die spanische Enklave beinahe gütlich von Spanien für 5 Millionen Dollar gekauft. Ehe James Monroe sich 1825 verabschiedete, verfasste er noch eine Proklamation. Diese Proklamation, die später unter dem Namen Monroe-Doktrin berühmt wurde, galt den Amerikanern bis zum 20. Jahrhundert als Stein der Weisen. Danach galt sie als Blödsinn. Sie besagt in kurzen Worten, die Vereinigten Staaten von Amerika mögen es sich zum Grundsatz machen, keiner fremden Nation eine Einmischung in ihre Angelegenheiten zu gestatten und sich auch selbst niemals in die Angelegenheiten einer anderen Nation einzumischen. Damit nahm Monroe seinen Hut und ging. Mit ihm die glücklichen Jahre. Sein Nachfolger, von dem alle wussten, dass er nur eine Interimsfigur war, wurde Quincy Adams. Leben in die Bude brachte erst wieder der Nächste. Wenn Sie ihn kennengelernt haben, werden Sie meinen saloppen Ausdruck verstehen und milde finden. Mit großer Mehrheit und unter dem Jubel der Hinterwäldler wurde 1829 Andrew Jackson zum Präsidenten gewählt. Mit ihm zog zum ersten Mal ein einfacher Mann aus dem Volke, ein Mann mit dem Blockhüttengeruch, ins Weiße Haus. Wenn Sie den Verdacht haben, ich möchte ihn am liebsten einen Proleten nennen, so haben Sie recht. Alle, die seines Geistes waren, nannten ihn Old Hickory. Sie sahen in ihm also vor allem den knorrigen Kerl, was sie offenbar für besonders geeignet zu einem Präsidenten hielten. Er hatte noch einen zweiten Beinamen, Indianertöter. Seine Eltern waren aus Irland eingewandert. Mit 15 Jahren wurde Jackson weise. Er schlug sich in Tennessee, das damals einen finsteren Ruf hatte, mit großem Mut durchs Leben, nahm mit 16 Jahren eine Lehrstelle an, er selbst war halber Analphabet. 3 Jahre später trat er in ein Anwaltsbüro als irgendwas ein und nannte sich Jurist, und mit 21 wählten ihn die Polypheme von Tennessee zum Staatsanwalt. Bald zog er in den Kongress ein, sprang dort zum Gouverneur über, wurde auch General und kehrte als Old Hickory und Indianertöter hochbeliebt heim. Zu Hause angekommen, widmete er sich hauptsächlich 3 Beschäftigungen. Er betrieb einen Drugstore mit Tabak und Pökelfleisch als Spezialität, ferner betrieb er einen ausgedehnten Handel mit Sklaven und drittens betrieb er, und dies am intensivsten, den Rufmord an Präsident Quincy Adams. Er hatte schon 4 Jahre zuvor Präsident werden wollen. Warum auch nicht? Adams und die bornierten Eierköpfe aus dem Norden hatten ihm das vermasselt. Nun war es soweit. Er war Präsident des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten. Zu Fuß, wie einst Jefferson, begab er sich zum Kapitol. Der kleine Unterschied bestand darin, dass Jefferson als einsamer Johnny Walker dahergekommen war, während Jackson die Spitze eines langen Zuges von Fans bildete. Es herrschte schlechtes Wetter, er und das Kapitol wurden gleichermaßen schmutzig, aber was ficht das einen Old Hickory an? Anschließend an seine Vereidigung gab er ein großes Gelage für alle Kumpels, man raufte sich an den Buffets, betrank sich anschließend mit Punsch, zertepperte das Porzellan und bepflasterte die Teppiche mit Kautabak. Wollen Sie wissen, wie Jackson aussah? Wie Old Wabble in Karl Mays Schuhehemd. Lang, dünn, etwas verkrampft, forsch, in seinem Körper steckten immer noch mehrere Kugeln, wallendes graues Haar à la Franz Liszt. Das Gesicht, ja, Was für ein Gesicht war das? Auf einem Gemälde, das mir vorliegt, sieht er aus wie ein verbitterter, von allen Gesellen gefürchteter Handwerksinnungsmeister. Jackson gilt als Erfinder des sogenannten Beutesystems. Das Wort sollte ausdrücken und drückt auch plastisch aus, dass der Staatsapparat mit allen Posten eine Beute des jeweiligen Präsidenten und seiner Parteigänger wurde. Quincy Adams hatte Fachleute in alle Schlüsselpositionen berufen oder die alten Beamten belassen. Andrew Jackson warf sofort jeden hinaus, der nicht zuvor für ihn gewesen war. Er machte Tabula rasa. So knorrig war Old Hickory. In den 8 Jahren seiner Präsidentschaft hat Jackson ununterbrochen im Topf gerührt und Unruhe gestiftet. Wozu die ewige Verunsicherung und Unruhe? Falls Sie sich diese Frage stellen, muss ich Sie ernstlich ermahnen. Es ist ein Ideologe am Werk. Und ich sagte Ihnen bereits, dass Ideologen sich nie am Leben, auch nicht an einem paradiesischen, ausrichten, sondern stets das Leben an der Ideologie. Darum werden sie niemals fertig, bevor wir als Ruinen oder als Ameisenstadt enden. Old Hickory hatte viele Ideen. Alle waren sehr idealistisch, sehr edel. Zum Beispiel hasste er die Macht des Geldes. Er ging also frohen Mutes daran, die Macht des Geldes zu zerschlagen. Und er wollte den wilden Spekulanten den Hals umdrehen. Dies natürlich nicht wörtlich, sie waren ja keine Indianer. Sein erstes Opfer war die Bundesbank. Sie war zwar eine halb private Gründung, aber ihre außerordentlichen Privilegien hatte sie vom Bund erhalten, und zwar nicht für alle Ewigkeit. Der Bundesstatus musste periodisch erneuert werden. Die Bundesbank war eine Macht. Sie garantierte die harte Währung, sie war ein Pfeiler, auf dem die USA ruhten. Die Bank ging allerdings auch oft selbstherrlich mit ihrer Macht um. Sie vergab Kredite, die manchmal einer Begünstigung gleichkamen. Diese Willkürakte der Bank waren natürlich nicht der wahre Grund für Jacksons Eingreifen. Der wahre Grund war, er wollte das Symbol treffen, das goldene Kalb stürzen. Bei der Prolongierung des Bundesstatus der Bank legte er sein Veto ein und verbot alle künftigen Zahlungen in die Kasse der Bundesbank. Die Gelder flossen jetzt in die Banken der einzelnen Staaten. Das goldene Kalb blökte und wackelte, der Dollar fiel, der Überseehandel kam in Stocken, der ganze Osten erschrak. Das Proletariat in den Städten, von seiner Presse liebevoll über die bösen Banken aufgeklärt, und die Siedler im Westen jubelten. War er nicht ein großer Mann, unser Old Hickory, ein wahrer Vater der Armen? Vater holte zum zweiten Schlag aus, und der traf die Vereinigten Staaten nun wirklich ins Mark. Er brachte ein Gesetz durch, das alle öffentlichen Verkäufe und alle Kredite nur noch auf Hartgeldbasis erfolgen durften. Jetzt ging es also den spekulierenden Banken an den Kragen. Die Wirkung war grandios. Nur Narren wissen nicht, dass die Wirtschaft von indirekten Krediten, von Stundungen, von Garantien, vom Gutsagen lebt und nicht von Ruckzuckgeschäften. 1836 waren 600 Banken zusammengekracht, Fabriken bankrott, Zehntausende von Arbeitern arbeitslos. Firmen, die einen Wert von 1 Million Dollar gehabt hatten, konnte man nun für 20.000 Bar in 5 Minuten kaufen. Wer? Wer hatte 20.000 harte Dollars in der Truhe? Die lebensgefährliche Wirtschaftskrise dauerte 7 Jahre. Ja, was Old Hickory machte, machte er ganz, der alte Haudegen. Sagte ich schon, dass er auch Bigamist war? Er wurde 78 Jahre alt, mit mehreren Beinbrüchen, mit Kugeln im Leib, mit Verkalkung, mit Rheumatismus und offener Tuberkulose. Was dem lieben Gott manchmal gefällt, da kann man nur staunen. Ich muss Ihnen gestehen, dass mein Bedarf an bedeutenden Präsidenten wieder für eine Weile gedeckt ist. Die Geschichte tut mir den Gefallen. Die nächsten sind ohne große Bedeutung. Wir können sie da liegen lassen, wo sie liegen, in der Vergessenheit. Das heißt natürlich nicht, dass nichts los war. Das gibt es nicht bei der amerikanischen Mentalität. Bloß keine Ruhe, bloß kein Stillstand. Bewegung, Taten, Unruhe ist das Leben. Geld ist der Gutschein für Glück. 1848 wurde im Sacramento-Fluss Gold gefunden. Der Goldrausch kam wie ein Fieber über Amerika. In 5 Jahren wurde Gold für 80 Millionen Dollar geschürft. Welch Segen Gottes. Gold vermag ja alles, alles. 1846 kauften die USA von England Oregon, das Gebiet an der kanadischen Grenze hoch im Nordwesten. Damit erreichten sie endlich den stillen Ozean. 1848 kam nach einem vom Zaun gebrochenen Krieg mit Mexiko Texas zur Union. Damit Mexiko nicht weinte und auch Gott zufrieden war, zahlten die Vereinigten Staaten 15 Millionen Dollar. Gold stillt Blut besser als Hansaplast. Gleich sprangen noch andere Gebiete in das Boot USA, in das Boot der Erfolgreichen, in das Glücksboot. Die ursprünglich spanisch kolonisierten Kalifornier, New Mexico, Arizona, dann Nevada, Utah und einige Landstriche von Colorado und Wyoming. Alle freiwillig. Die Vereinigten Staaten reichten nun von einem Ozean zum anderen. Jeder Amerikaner, auch wenn er nichts damit anzufangen wusste, wuchs innerlich um 10 Zentimeter. Es war die Geburtsstunde des amerikanischen Größenwahns. 1854 verfasste Amerika eine Erklärung, in der es hieß, die USA benötigten für ihre Sicherheit Kuba und sie hätten das göttliche Recht, Kuba den Spaniern zu nehmen, so oder so. Gerade den Demokraten war es aus der Seele gesprochen. In Euphorie erhoben sie einen Gleichgesinnten James Buchanan aus Pennsylvania 1857 zum Präsidenten. Aber Herr Buchanan musste einstweilen auf das göttliche Recht, Kuba zu überfallen, noch verzichten. Nicht in Kuba explodierte die Bombe, sondern in den Vereinigten Staaten selbst. Den Schwefelgeruch der Zündschnur konnte man schon riechen. Als Buchanan 1861 abtrat, wurde ein Republikaner Präsident der USA, Abraham Lincoln. Bilder von Lincoln, Fotografien, Zeichnungen, Gemälde haben Sie sicher zu Hunderten gesehen. Er ist neben dem schon kiffhäusernen Washington der geliebteste Präsident der Amerikaner. Er hat, obwohl er alles andere als ein guter Redner war, wundervolle Sprüche zu kloppen verstanden. Dass er außerdem den grausamsten aller Bürgerkriege geführt hat, ist vergessen. Ich bin ja immer ein Spielverderber, aber ich werde nicht umhin kommen, viel davon zu sprechen, später. Lincoln war jung, als er gewählt wurde, 51 Jahre alt. Er war armer Leute Kind. Nun ich schon die Plattitüde benutzt habe, kann ich sie auch ungeniert vervollständigen. Armer, aber ehrlicher Leute Kind. Ein guter, wenn auch bitterer Anfang für Abraham Lincoln. Er wurde Landarbeiter, dann Tagelöhner, Holzfäller, wozu er sicher nicht geeignet war. Dann gelang ihm der Sprung zum Verkäufer und Kommis. Leider machte der Laden gleich pleite. Der Schleudersitz, wie die Piloten zu sagen pflegen, warf ihn auf den Stuhl eines Posthalters. Dort, wen der die Post kennt, wundert es, hatte er viel Zeit, sich an Büchern weiterzubilden. Er wurde ein Self-Made-Man, aber kein Hemdsärmeliger wie Old Hickory. Bald reichte es, um eine Universität zu besuchen. In einer Biografie heißt es, er wurde Rechtsanwalt wie Jackson. Diesen Satz hätte Lincoln sich mild lächelnd verbeten. Kann sein, dass er auch grob geworden wäre, das wusste man bei ihm anfangs nie. Später legte er sich eine dickere Haut zu. Die muss man als Präsident ja haben. Seit 1836 genoss er als Rechtsanwalt in Springfield schon einen guten Ruf. 1847 kam er als Abgeordneter ins Repräsentantenhaus. 1856 trat er der Republikanischen Partei bei. 1858 hielt er in Charleston eine Rede zu einem Thema, das in den Vereinigten Staaten allmählich zum Gespräch der Straße geworden war, zur Negerfrage. Um diese Zeit hatten die USA 23 Millionen Einwohner, davon über 3 Millionen Negersklaven. Ich bin nicht, sagte Lincoln, und war nie für die Verwirklichung, in welcher Form auch immer, der politischen und sozialen Gleichheit zwischen der weißen und der schwarzen Rasse. Ich bin nicht und war auch nie dafür, den Schwarzen das Stimmrecht zu geben oder das Recht, einer Jury anzugehören. Auch nicht, dass man ihnen gestattet, öffentliche Ämter zu bekleiden oder sich mit Weißen zu verheiraten. Ich möchte dem noch hinzufügen, dass es einen physischen Unterschied zwischen der weißen und der schwarzen Rasse gibt, der sie meiner Meinung nach immer daran hindern wird, auf der Grundlage einer sozialen und politischen Gleichheit miteinander zu leben. An der Rede fällt dreierlei auf. Erstens, dass sie schwunglos, fast pedantisch ist. Zweitens, dass er Rassist war. Und drittens, dass er zur Befreiung der Neger nichts sagte. Weder dafür noch dagegen. Was wollte er also? Seine Partei wünschte offiziell die Aufhebung der Sklaverei. Er also wohl auch. Eine sphinxische Rede. Um zu verstehen, warum die Sklavenfrage plötzlich so brennend geworden war, muss man etwas zurückgreifen. Durch die Erfindung Eli Whitneys, Sie erinnern sich, hatten sich die Baumwollfelder wie eine Flechte nach Westen und Norden über das Land gelegt, mit ihnen die Negerarbeiter. Damals hatten die Nordstaaten im Kongress durchgesetzt, dass der Ausbreitung der Sklaven eine Grenze gesetzt wurde. Im Missouri-Kompromiss wurde festgelegt, dass die Südgrenze des Staates Missouri die Schranke nach Norden sein sollte. Es ging um handfeste, wirtschaftliche Sorgen der Nordstaaten. Es ging darum, den Bombengeschäften, die der Süden mit der Baumwolle machte, einen Stopp entgegenzusetzen. Der Süden drohte, die neue Finanzmacht zu werden. Drohte, ein Wort, das es zwischen Brüdern nicht geben dürfte. Ich erinnere mich, was Oswald Spengler einmal gesagt hat. Das Leben ist Kampf. Zwischen Einzelnen, Klassen der Gesellschaft, Völkern und Staaten, ob er sich nun in wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder militärischen Formen abspielt. Es ist ein Kampf um die Macht. Und wenn andere Mittel versagen, wird man immer wieder zum Letzten greifen, zur Gewalt. Und dann spricht Spengler ein prophetisches Wort. Und wenn die Welt ein Einheitsstaat wäre, würde man die Kriege Aufstände nennen. Amerika war ein Einheitsstaat. Kann ein Staat mit sich Krieg führen? Das ist nicht möglich. Aber er kann einen Aufstand niederschlagen. Kansas und Nebraska, neue Territorien mit Agrarstruktur, die nur von wenig Weißen bewohnt waren, verlangten das Recht, über Sklaven oder Nichtsklaven selbst zu entscheiden, auch wenn sie damit den Missouri-Kompromiss missachteten. Der Norden setzte seine Propagandamaschinerie in Gang. Plötzlich sah man die armen Sklaven nur noch gepeitscht, in Ketten oder von Hunden zerrissen. Das Schicksal begann hörbar mit dem Countdown. Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten war auch Lincoln schon umgeschwenkt. Er hielt eine Rede, die später berühmt wurde. Ein Haus, das in sich selbst geteilt ist, ich füge gleich immer den Kommentar, der sich einem unweigerlich aufdrängt, hinzu, kann nicht stehen. Die USA bestanden von Anfang an aus vielen Teilen und hielten sich bisher vorzüglich. Ich glaube, dass unser Regierungssystem halb für, halb gegen die Sklaverei nicht von Dauer sein kann. Warum nicht? Bisher war es von Dauer gewesen. Ich erwarte nicht, dass die Union der Staaten sich auflöst. Ich erwarte nicht, dass das Haus einstürzen wird. Sondern ich erwarte, dass es aufhören wird, geteilt zu sein. Und wie? Es wird total das eine oder das andere sein. Wovon spricht der Mann eigentlich? Ich lese daraus eine reine Kriegsdrohung. Auch dem Süden war es klar. Es war ihm mehr als klar, dass es nicht um eine plötzlich erwachte Moral ging. Die Neger sollten frei sein. Sie sollten abwandern können. Sie sollten rebellisch werden. Sie sollten Sand im Getriebe werden. Sie sollten den Baumwollherren an die Kehle. Das war die Moral. Die Reaktion kam schnell und schlug wie ein Blitz ein. South Carolina erklärte seinen Austritt aus den USA. Weitere 6 verließen die Union: Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana und Texas. Eine Katastrophe bahnte sich an. Stellen Sie sich vor, alle deutschen Länder südlich des Mains verließen die Bundesrepublik. Die Südstaaten waren in echtem Revolutionsfieber, wie es sich Jefferson für jede Generation gewünscht hatte. Sie gründeten die Konföderierten Staaten von Amerika und wählten einen eigenen Präsidenten. Alle Augen richteten sich auf Lincoln, auf den ewig ironisch scheinenden, eckigen Lincoln. Äußerlich ruhig wie meistens trat er vor den Kongress und sprach die denkwürdigen Worte: nicht berühmt geworden, weil etwas peinlich, ich beabsichtige nicht, mich direkt oder indirekt in die Einrichtung der Sklaverei, wo sie bereits besteht, einzumischen. Man glaubt nicht recht zu hören. Was war das, eine Schlaftablette? Natürlich. Pfeif auf die Neger. 7 Staaten waren abtrünnig geworden. Das war jetzt das Problem. Ich beabsichtige nicht. Das war das Einzige, was er im Moment verabreichen konnte. Weil es eine Telefonverbindung zwischen Washington und der Wall Street in New York noch nicht gab. Er wartete noch auf den Postboten. Glauben Sie bitte nicht, dass es ein Scherz ist. Nehmen Sie nicht die Schale, aber nehmen Sie den Kern wörtlich. Hier unter Lincoln haben wir wahrscheinlich den Zeitpunkt zu suchen, an dem die Industrie und die Hochfinanz des Nordens die wahre Macht im Staate übernahm. Virginia richtete die Gretchenfrage nach Washington. Es erklärte sich bereit, in der Forderung nach Freilassung der Sklaven nachzugeben, wenn Lincoln die prinzipielle Selbstständigkeit der einzelnen Staaten garantiere. Lincoln antwortete: nein. Der Postbote war also inzwischen angekommen. Die Wirkung war verheerend. Virginia, North Carolina, Arkansas und Tennessee traten zu den Konföderierten über. Der Kladderadatsch war da. Vor einem Jahr noch wäre das unvorstellbar für jeden Amerikaner gewesen. Die Konföderierten bewiesen sogleich, dass man sehr wohl in einem zweigeteilten Hause leben konnte. Sie schickten die Bundesbeamten und das Bundesmilitär nach Hause und waren nun zufrieden unter sich. Unter sich, mit Ausnahme des Forts Sumter und Pickens, die Bundesbesatzung nicht räumte. Das war ärgerlich und ein Schönheitsfehler, jedoch konnte man warten, bis die Herren Offiziere Hunger hatten. Lincoln machte Fort Sumter sofort zum Präzedenzfall. Er schickte Proviantschiffe los. Sumter, im Hafen von Charleston gelegen, war schon im Begriff, sich zu ergeben, als es das Corned Beef ansegeln sah. Es lehnte jetzt ab. Die Regierung von South Carolina forderte den Kommandanten zum letzten Mal auf, vergeblich. Im Morgengrauen des 12. April 1861 begannen die Kanonen der Festlandbatterien zu sprechen. Der erste Schuss, der berüchtigte erste Schuss aller Kriege, war gefallen. 24 Stunden später kapitulierte Sumter, Lincoln sah rot. Abermals 24 Stunden später machte er mobil. Alea Jacta. Der Rubikon war überschritten. Der Bürgerkrieg begann. Es wird Sie vermutlich nicht reizen, über die staatsrechtliche Seite dieses Krieges nachzudenken. Mich auch nicht. Aber es wird sich nicht umgehen lassen. Wer in einer kriegerischen Auseinandersetzung den ersten Schuss abgegeben hat, ist hauptsächlich für die Journalisten interessant. Zur Beurteilung der Rechtslage sehr selten. Die fundamentale Frage ist: Waren die Vereinigten Staaten von Amerika ein Bundesstaat oder ein Staatenbund? Wenn sie ein Staatenbund waren, so ist die Antwort leicht. Der Austritt der Südstaaten war staatsrechtlich möglich und zu respektieren. Dann war Lincoln ein Angreifer und Imperialist. Wenn die USA aber ein Bundesstaat waren, wird die Antwort schwieriger und greift vom formal-juristischen ins Ethische über. Denn das Wort Bundesstaat betont, dass der Bund selbst den Status eines Staates hat, während die Bezeichnung Staatenbund das nicht tut. Dass man sich aus einer Verbindung von Staaten lösen kann, ist klar. Aber kann man auch aus einem Bund ausscheren, der selbst ein völkerrechtlich anerkannter Staat, ein Großstaat ist, dessen Teilnehmer nur Gliedstaaten sind? Dies war Lincolns Ansicht, nein. Nie? Lincolns Antwort jedenfalls nicht so. Ich wiederhole, nie? Lincolns Antwort, die Frage ist nicht aktuell. Und damit hört die Debatte auf. Es wird eine Frage der Ethik. Lincoln hat einmal angedeutet, dass ein Austritt aus dem Bund, er sagte Bund, nicht Staat, nur im Einverständnis mit allen anderen Gliedstaaten möglich sei, sowie auch der Eintritt nur auf diese Weise erfolgen konnte. Hier irrt Lincoln. Eine Initialbedingung gebiert nicht zugleich dieselbe Finalbedingung. Auch eine Ehe kann bei Verschulden eines Partners gegen dessen Einverständnis gelöst werden. Die Frage, und hier sprechen Ethik und Anstand mit, ist, war die Ehe den Südstaaten noch zuzumuten? Offen zutage war längst getreten, dass Industrie und Hochfinanz des Nordens den König Baumwolle abwürgen wollten. Wie weit darf ein Ehemann gehen? Wie weit könnte er, mit der Gewissheit der Unlösbarkeit der Ehe im Hintergrund, erpressen? Die Antwort der Wall Street: Niemand wird erpresst. Wir wollen die armen Negersklaven befreien. Bravo, da wären wir also wieder. Mit dieser Lüge, Schicksal, nimm deinen Lauf. Als es kein Zurück mehr gab, hat Lincoln zu einem englischen Journalisten gesagt: Mein höchstes Ziel in diesem Kampf ist die Rettung der Union. Wenn ich die Einheit retten könnte, ohne einen einzigen Sklaven zu befreien, würde ich es tun. Erschütterndes Geständnis und zu spät. Ja, leider, sagen die amerikanischen Historiker, aber jetzt sei er zum großen Staatsmann gewachsen. Tatsächlich. Dann waren also die Abolitionisten Dummköpfe? Sie wollten lieber den Süden abstoßen, als Zehn- und Hunderttausende von Toten auf ihr Gewissen laden. Nein, sie waren keine Dummköpfe. Sie waren nur vollständig unwissend darüber, welche Ziele die Wall Street im Auge hatte. Und Lincoln scheint es, obwohl ich es kaum fassen kann, auch gewesen zu sein. Er klammerte sich an etwas, das sehr, sehr große Ähnlichkeit mit einer Reichsidee, mit dem alten Traum der Weltgeschichte hat. Dachte er nicht an Blut und Elend, die er heraufbeschwor? Ich weiß nicht, wie es in den Köpfen solcher Großveranstalter aussieht. Am 20. April 1861 hingen an den Wänden des ganzen Nordens der Vereinigten Staaten Plakate, die die armseligen Menschen aller Zeiten so gut kennen. Volunteers wanted. Freiwillige vor. Ein Angriff auf Washington erwartet. Zur Rettung des Vaterlandes. Nun ist es Zeit, sich anwerben zu lassen. Patriotismus und Liebe zur Heimat verlangen eine bereitwillige Antwort von jedem waffenfähigen Mann. 25.000 eilten zur Fahne. Überwältigend war die Zahl nicht. 19 Millionen Weiße zählte der Norden, 5 Millionen der Süden. 400.000 Neger lebten, zum Teil noch Sklaven im Norden, 3,5 Millionen im Süden. Das stehende Heer des Nordens war klein. Man presste 100.000 Neger zum Kriegsdienst. Auch die reguläre Truppe des Südens war zahlenmäßig gering, sie besaß jedoch hervorragende Offiziere. Es zahlte sich jetzt aus, dass die Feudalpflanzer ihre Söhne fast alle erst West Point durchlaufen ließen, ehe sie die väterlichen Güter übernahmen. Die Militärakademie West Point bei New York galt seit 2 Generationen als das Oxford der Offiziere. Chef war der damals 54-jährige Oberst Robert Edward Lee, natürlich ein Virginier. An dem Tage, an dem das Mauerplakat aufrief, zu den Fahnen zu eilen, tat auch er es. Er schrieb an das Kriegsministerium in Washington einen Brief, der 2 Zeilen lang war. Er lautete: »Sir, ich habe die Ehre, Ihnen mein Ausscheiden aus meinem Amt als Oberst des 1. Kavallerieregiments anzuzeigen.« Er packte seine Koffer und eilte zur Fahne, aber zur anderen. Jedes Volk, hatte der wandlungsreiche Lincoln 13 Jahre zuvor selbst gesagt, wo auch immer, hat das Recht, sich zu erheben und die bestehende Regierung abzuschütteln, um eine neue zu bilden, die ihm besser geeignet scheint. Lee erhob sich aus Liebe zu seinem engeren Vaterland, nicht um des Sklavenstreits willen. Er gab seine eigenen Neger in gleichem Atemzug frei. Er sollte als Oberbefehlshaber des Südens der bedeutendste General des Krieges werden, der humanste, der kultivierteste. Zum Oberbefehlshaber des Nordens avancierte der 75-jährige General Scott. Sie können den Namen gleich wieder vergessen. Im ersten Gefecht des Sezessionskrieges, wie die Amerikaner verschämt ihren Bürgerkrieg nennen, standen sich zwei Milizdivisionen gegenüber. Die des Nordens zählte etwa 30.000 Mann, die des Südens weniger. Die Konföderierten standen auf südlichem Boden, die anderen auf Unionserde. Allerdings muss man hinzufügen, wo, um die Nervosität der Nordtruppen zu verstehen, nämlich am Potomac. Und er fließt bekanntlich durch Washington. So etwas macht leicht kopflos. Man überschritt also den Fluss und griff die Südstaatler an. Beide Seiten schlugen sich mit vaterländischer Begeisterung. Die Nordstaatler erlitten erhebliche Verluste und mussten sich zurückziehen, richtiger gesagt fliehen, und ihre Niederlage wäre katastrophal gewesen, wenn der Kommandierende des Südens nachgesetzt hätte. Darauf warf Lincoln den armen Trottel Scott hinaus und berief ein frisches Blut, den 34-jährigen McClellan. McClellan erbat sich zunächst Zeit, um das Heer auf Vordermann zu bringen. Darüber verging der Winter. Im Süden arbeitete Lee an derselben Aufgabe. Es war ein Wettlauf mit dem Kalender. Es wurde Frühling, 62, und als der junge General immer noch an den Truppen herumbastelte, verlor der Präsident oder New York die Geduld und befahl den Angriff auf Richmond. Die beiden Hauptstädte Washington, Norden, und Richmond, Süden, lagen sich ja fast Auge in Auge gegenüber. Er gab McClellan 100.000 Mann und ließ ihn auf Richmond los. Während der Süden noch keinen Fuß auf das Gebiet der Union gesetzt hatte, fielen die Nordstaaten also nun zum zweiten Mal in das Territorium der Konföderierten ein. Die Hauptstadt sollte zur Ruine werden. Es wurde nichts daraus. Lee war inzwischen angekommen. Er operierte mit seinen geringen Mitteln brillant. Auch McClellan war natürlich kein Neuling, aber er war, was Lincoln schon gerochen hatte, ein Zauderer. So kam es, dass nicht er, sondern Lee plötzlich angriff. McClellan rettete seine Armee über den Fluss in die Wälder. Man stand wieder dort, wo man vor einem Jahr begonnen hatte. Die Verluste waren schwer, für den Norden beschämend. Es kam zu ernsten Unruhen in New York. Für den Süden unersetzlich, und das ist schlimmer. In diesen Wochen trafen aus dem fernen Westen Nachrichten ein, die dazu angetan waren, die Lage der Konföderierten noch düsterer zu sehen. Unionstruppen waren über den Ohio nach Süden in Richtung New Orleans vorgestoßen und hatten zwei Forts mit 15.000 Südstaatlern kassiert. Beklemmende Nachrichten. Der Einzige, der bei dem Zweifrontenkrieg nicht die Nerven verlor, war Lee. Er war überzeugt, dass der Krieg im Osten entschieden würde. Er fand den Vormarsch der Nordarmee am Mississippi ziemlich unnütz. Ein Beinbruch war höchstens der Eindruck, den das alles auf die europäischen Höfe machen musste. Er hoffte, dass England und Frankreich sich offen auf seine Seite schlagen würden. Die Blockade, die Lincoln vor die gesamte Südküste gelegt hatte, musste die Textilindustrie Europa über kurz oder lang in Schwierigkeiten bringen. Lee drängte die Diplomaten. Die Diplomaten drängten Napoleon III., Napoleon III. Drängte England. Lord Palmerston, der Premier, sagte nein. Warum? Der edle Lord war 76 Jahre alt und, wie viele verknöcherte Greise, starrköpfig und vor allem erbarmungslos. Ihm gefiel es, dass Amerika sich zerfleischte. Ihm gefiel es, dass die Baumwollzucht in den USA zusammenkrachte. Er dachte weiter als die Fabrikanten. Er dachte an die indische Baumwolle und an Ägypten, das sich ebenfalls auf die Gewinnung von Baumwolle verstand und in nächster Zukunft dringend einer Befreiung durch Großbritannien bedurfte. Selbstverständlich sagte Lord Palmerston das nicht. Er sagte vielmehr, dass er Sklavenhaltung empörend fände. Gegen die Kinderarbeit in der Tiefe der englischen Kohlengruben hatte er nichts. Sie waren ja frei und konnten es bleiben lassen. Mit der Zeit wurde klar, dass Europa nicht helfen würde. Was nun? Lee wurde der Mühe des Nachdenkens enthoben, der Norden griff an. Den Massen der großen Städte dauerte die ganze Geschichte überhaupt schon zu lange. Warum war der Gegner nicht bereits ausgenockt? Vielleicht sollte man doch den Lincoln rausschmeißen. Das gibt es nicht. Man schmeißt immer den nächstniedrigen heraus. Lincoln ernannte statt McClellan einen frischen Besen. Der neue Besen führte seine Truppen schnurstracks, wie befohlen, auf Richmond zu, das nun endlich fallen sollte. Lee ließ ihn marschieren. Dann griff er ihn im Rücken an und brachte ihm eine schwere Niederlage bei. Es geschah Ende August 62 bei Bull Run. Lincoln war empört. Er entließ den neuen Besen und rief McClellan zurück. Diese dammit Untergebenen, sie machen immer alles falsch. Es gelang der Geduld McClellans, die Truppen zum Stehen zu bringen. Inzwischen brach Lee über den Potomac, um Washington und Philadelphia in den Rücken zu kommen. Wenn er die kleine Armee an sich vorbeiziehen sah, diese überanstrengten, müden, schlecht bewaffneten Männer, dann wurde ihm flau im Magen. Aber wenigstens ein Gutes hatte McClellan. Er war ein Zauderer. Er würde die Umklammerung zu spät erkennen. Er bemerkte sie tatsächlich sehr spät. Lee war inzwischen durch Maryland marschiert, hatte in weitem Bogen Washington umgangen und stieß bereits auf Harrisburg zu. Der halbe Weg nach New York, noch 100 Kilometer bis Harrisburg, da wachte McClellan auf. Und dann tat er etwas, was er noch nie getan hatte. Er griff Lee an. Lee war nicht unvorbereitet, aber doch überrascht. Die Schlacht kam zu früh, 4-5 Tage zu früh. Nun, es war nicht zu ändern. Am Abend des 17. September war der Traum von Harrisburg ausgeträumt. Lee gab den Befehl zum Rückzug. Es gab keinen Sieger, aber es gab einen Besiegten, Lee. Auch wenn er gewonnen hätte, es wäre ein Pyrrhus-Sieg gewesen. Das Schicksal Hannibals zeichnete sich ab. Eisen war stärker als Blut geworden, Geld stärker als die Fahne. 50 Jahre später ging Amerika mit dieser Devise auf Tournee. Der Norden bildete sich nicht ein, das Ende des Krieges abzusehen. Hannibal stand noch immer ante Portas. Auch war Lincoln nicht sicher, ob Europa nicht doch noch einschreiten würde. Hier nun, nach langen Gewissenskämpfen, wie die Historiker hellseherisch versichern, griff er zu einem wirkungsvollen Schachzug. Wenige Tage nach der unentschiedenen Schlacht vor Harrisburg erließ er eine Botschaft mit Gesetzeskraft, die zum 1. Januar 1863 die Aufhebung der Sklaverei in den Südstaaten verkündete. Er hoffte, die Proklamation würde 2 Wirkungen haben. Nicht verrechnet hatte er sich darin, dass die europäischen Mächte sich nun nicht mehr gegen einen so humanen und christlichen Norden stellen konnten. Verrechnet hatte er sich in der Hoffnung, die Sklaven im Süden würden sich erheben, die Arbeit niederlegen und sich von ihren Herren lossagen. Nichts dergleichen geschah. Es wurde nicht losgesagt. Es ist historisch, dass die Neger treu blieben. Freiheit war für sie ein Gut, dessen Wertlosigkeit sie für sich erkannten. Ein Kanarienvogel blickt vielleicht sehnsüchtig zwischen den Gitterstäben seines Käfigs den Schwalben nach, aber er ahnt auch, dass er unter den Schnabelhieben der Krähen und den Krallen der Katzen sterben müsse. An dieser Stelle wäre mir beinahe etwas entgangen, was auch Sie, liebe Hörer, wahrscheinlich überhört haben, nämlich das Wörtchen »Südstaaten« in Lincolns Proklamation. Welch ein Zynismus! Dass sich die Befreiung der Neger nicht auf die Sklaven der unionstreuen Staaten bezog, und das waren nicht wenige, Kentucky, Maryland, Delaware, Missouri. Diese Sklaven, die zu befreien Lincoln die Macht gehabt hätte, hat er in Ketten, wie es doch immer hieß, gelassen. Sie wurden vom Land geholt und an die Hochöfen und in die Munitionsfabriken geschickt und durften, als Soldaten gepresst, für ihre Herren den Heldentod sterben. Konnte Abraham Lincoln ruhig schlafen? Es waren viel wichtigere Dinge als die banale Negerfrage, die Lincoln den Schlaf raubten. Wahlen in den nördlichen Staaten hatten in beängstigendem Maße das Absinken der Republikaner gezeigt. Lincolns Thron wankte. Ein Sieg musste her. Im März 1864 ernannte Lincoln abermals einen neuen Oberbefehlshaber. Er holte sich nun den Mann, an dem das Glück zu kleben schien. Ulysses Grant. Er wurde Lincolns Marschall Foch, mit dessen starrer, verschlossener Physiognomie er auch Ähnlichkeit hatte. Seine Premiere an der Ostküste war zunächst ein Desaster. In einer Schlacht bei Cold Harbor Anfang Juni wurde sein Heer um ein Haar von Lee vernichtet. Hier endlich entschloss sich Grant zur Strategie Foschs, zum Stellungskrieg. 100 Kilometer südöstlich von Richmond lagen sich Lee und Grant ein halbes Jahr lang gegenüber. Grant hatte nichts weiter zu tun, als seinen unerschöpflichen Vorrat an Kanonenkugeln Tag und Nacht hinüberzuballern und frische Truppen in Empfang zu nehmen. Es ließ sich aushalten. Grant hatte schließlich 115.000 Mann, Lee 54.000. Militärisch war der Krieg entschieden. Lee machte es seiner Regierung klar, aber der konföderierte Kongress lehnte eine Kapitulation ab. Und damit begann der letzte Akt der Tragödie. Lincoln, zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt, ließ Sherman von der Leine. Bitte legen Sie nun die vierte CD ein. CD Nummer 4. Im amerikanischen Sinne ist Sherman zweifellos einer der smartesten Burschen, die die USA hervorgebracht haben. Erst im Zweiten Weltkrieg sind einige hinzugekommen, die sich mit ihm messen können. William Sherman, der mit zweitem Vornamen sinnigerweise Tecumseh hieß, war knapp über 40, als er zur Erfüllung seines Lebens berufen wurde. Sein Werdegang ist der amerikanischste, der sich denken lässt. Er ging zunächst zum Militär und wurde mit 20 Jahren Leutnant. Er machte den sogenannten Mexikanischen Krieg mit, setzte sich dann nach Kalifornien ab und gründete 1853 in San Francisco ein Bankhaus, wie es in Meyers Lexikon heißt.